Zwar war nicht die erste Oper, die ich in meinem Leben im Theater gehört habe, von Puccini, aber die erste, die ich das zweite Mal besucht habe. Also die erste Oper, die mich so sehr berührt hat, dass ich die Musik noch einmal hören, das Musikdrama noch einmal erleben wollte, war von ihm. Und das war der Beginn einer lebenslangen Freundschaft. Die Oper hieß La Bohème. Ganz sicher bin ich nicht der Einzige, dem es so ergangen ist. Puccini ist nicht nur einer der meistgespielten 5, 6 Opernkomponisten der Welt, er ist einer der zugänglichen. Zwar sind seine Opern komplizierter, als man denkt, und stehen auch tief verwurzelt in der musikalischen Tradition, aber trotzdem sind sie in der Lage, Menschen unmittelbar anzusprechen und emotional zu erreichen. Gibt es eine universale, sinnliche Sprache der Musik, die Emotionen und Stimmungslagen allgemein und wahrhaftig ausdrücken kann, sodass alle Menschen sie verstehen? Also wenn es eine solche Sprache gibt, dann muss Puccini sie gekannt haben. Vor 100 Jahren, am 29. November 1924, starb Puccini in Brüssel im Alter von 65 Jahren. Noch in den letzten Tagen mit der Arbeit an Turandot beschäftigt, seiner letzten Oper. Hören Sie Wehmut und Sehnsucht, Lieben und Sterben. Die lange Nacht über Giacomo Puccini von Jürgen König. Seien Sie gespannt. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht, die einen außergewöhnlichen Weg geht. Sie erzählt von Niedergängen, von Zusammenbrüchen und Abstiegen, die Einzelne erleben, deren Lebenspläne scheitern oder deren Weg abbricht, die aber auch ganze Imperien erleben. Das große Vorbild dafür ist sicher das Römische Reich. Eine lange Nacht über Niedergänge. Seien Sie gespannt. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate auch digital nachhören, in der Deutschlandfunk-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Mein Name ist Hans-Dieter Eimendahl. Ich bin der Redakteur der Langen Nacht. Sie erreichen mich wie immer unter langenacht@deutschlandfunk.de. Bis nächste Woche. Den Musiker der kleinen Dinge hat er sich selbst genannt und hat doch wahrlich auch für die großen Fragen von Liebe und Tod Musik gefunden. Musik, die zu Herzen gehen soll und genau das auch schafft, bei denen, die zuhören, bei denen, die spielen und bei denen, die singen. Fast die letzte Phrase, diese in der dramatischen Musik, dieses Coraggio, gehört auch dem Marcello. wo er voller Inbrunst seinem Freund den seelischen Beistand ausspricht. Und dieser Moment in der Oper, ich weiß nicht, wie oft ich das gesungen habe, immer hat man in diesen letzten Seiten ein Kloß im Hals und Tränen in den Augen. Dafür hat das Publikum Giacomo Puccini vom ersten Tag an geliebt, während Kritik und Wissenschaft, auch in Italien, ihn jahrzehntelang eher naserümpfend zur Kenntnis nahmen. Kitsch und Kolportage warf man ihm vor, Rührseligkeit und Sentimentalität, weichlich sei seine Musik, oberflächlich seine Themen. Eine erstaunliche Ignoranz standen doch Manon Lescaut, La Bohème, Tosca, Madama Butterfly und Turandot immer auf den Spielplänen aller Opernhäuser. Nirgends auf der Welt hat je das Interesse nachgelassen. Giacomo Puccini ist, neben Shakespeare und Verdi, der meistgespielte Tragödienautor des Welttheaters. Puccini is quite large. Of course, on the opera outside, Puccini is. Puccini hat ein großes Erbe hinterlassen. Er bildet zusammen mit Verdi die Grundlage aller Spielpläne italienischer Opernhäuser. Und weltweit sieht es nicht viel anders aus. Für Italiener ist Puccini immer noch so etwas wie ein Popstar, auch für die jungen Leute. Auch wer nicht weiß, dass O mio babbino caro von Puccini ist, auch wer den Text nicht kennt, so kennt man doch immer die Melodie. You know the melody. You know the melody of Mi chiamano Mimì, of everyone. Everyone can sing. Auch die Melodie von Mi chiamano Mimì kennt jeder. Jeder kann sie singen. Riccardo Cecchetti ist Dirigent und Pianist und künstlerischer Leiter des Festivals Virtuoso e Bel Canto in Puccinis Geburtsstadt Lucca. Und er hat für das Geheimnis dieser immensen Wirkung Puccinis über alle Zeiten hinweg eigentlich keine Erklärung. Das sei einfach ein Wunder. It's the magic, because the Puccini scores are quite complex and difficult. The first time you really realize. Es hat etwas Magisches. Die Partituren Puccinis sind komplex und schwierig. Wenn Sie zum ersten Mal die Noten zu Turandot zur Hand nehmen, glauben sie gar nichts zu verstehen. Puccini hat es unglaublich gut vermocht, das Schöne seiner Musik mit dem Komplexen der Moderne zu verbinden. Und er hat viele Einflüsse anderer Musiken verarbeitet, japanisches, chinesisches, aber auch französisches in La Bohème. Da gibt es viel. Oder amerikanisches in Fanciulla del West. Aber am Ende klingt alles doch nach Puccini. Und es klingt immer schön, weil er den Menschen Gefühle schenken wollte. Das hat er dann ja auch erreicht. In something pleasant to hear, because he would like to give emotion to people. I think his goal was completely achieved. Feiern wir also diesen Musiker der kleinen Dinge, der vor 100 Jahren starb, mit einer langen Puccini-Nacht voller Sehnsucht und Wehmut, voller Lieben und Sterben. Elisabeth Schwarzkopf singt die Arie der Liu aus dem dritten Akt der letzten Oper Puccinis, Turandot. Die Sklavin Liu liebt den Prinzen Kalaf, weiß ihre Liebe aber ausweglos und ersticht sich. Sie opfert sich, damit Kalaf frei wird für die Liebe zur Prinzessin Turandot. Die liebreiche Liu, nannte sie Puccini. Erst spät hatte er sich entschlossen, Liu sterben zu lassen. Als er ihren Tod komponierte, soll er geweint haben. Es ist, als hätte Giacomo Puccini mit dem Tod der Liu sein eigenes Requiem komponiert. Kehlkopfkrebs im fortgeschrittenen Stadium hatte man bei ihm diagnostiziert. Im Februar 1924 wurde er mit der Instrumentierung der Oper bis zum Tod der Liu fertig. Einzig das Schlussduett von Kalaf von Turandot, der Höhepunkt der Oper, fehlte noch. Doch die Halsschmerzen waren immer schlimmer geworden und, wie so oft in seinem Leben, haderte er mit dem Text. An Renato Simoni, einen der beiden Librettisten, schreibt er: Es muss ein großes Duett sein. Die beiden sozusagen außerirdischen Wesen vereinen sich durch ihre Liebe mit den Menschen. Und diese Liebe muss alle auf der Bühne ergreifen, in einem abschließenden Aufschwung des Orchesters. Der andere Textdichter, Giuseppe Adami, ihm steht Puccini näher. Lieber Adamino, was soll ich Ihnen berichten? Ich durchlebe eine fürchterliche Periode. Dieses mein Kehlkopfleiden quält mich, aber mehr noch seelisch als durch die körperlichen Schmerzen. Ich reise nach Brüssel zu einem berühmten Spezialisten. Ich fahre bald. Ich warte auf Antwort von dort und auf Tonio, der aus Mailand zurückkommen soll. Wird man mich operieren? Wird man mich heilen? Oder bin ich erledigt? So kann ich es nicht mehr länger aushalten. Dies schreibt Puccini am 22. Oktober 1924. Er drängt auf die Fertigstellung der Turandot. Als er zum Schlussduett endlich einen für ihn akzeptablen Text bekommt, schreibt er sogleich Bemerkungen und Entwürfe an den Rand, auf der Suche nach einer markanten, schönen, ungewöhnlichen Melodie. Und vor mir liegt Turandot. Die Verse von Simoni sind gut und mir scheint, sie sind gerade das, was ich brauche, was ich mir erträumt habe. Der ganze Rest von Leos Anruf der Turandot war ohne Eindruckskraft. Und Sie haben ganz recht mit Ihren Worten. So ist das Duett vollständig. Mag sein, dass Turandot in diesem Stück ein bisschen viel redet. Wir werden sehen, wenn ich mich wieder an die Arbeit mache, nach meiner Heimkehr aus Brüssel. Hoffen wir, dass diese Kehlengeschichte einen guten Ausgang nimmt. Ich umarme Sie herzlich. Am 4. November wird Puccini, der bereits schwere Hustenanfälle hat und Blut spuckt, von seinem Sohn Tonio in eine Klinik nach Brüssel gebracht. Mit Radium wird sein Tumor behandelt. Ab und zu kann er die Klinik verlassen. Im Brüsseler Opernhaus erlebt Puccini eine Aufführung von Madama Butterfly. Doch seine Gedanken sind bei Turandot. Die Skizzen dazu hat er mit in die Klinik genommen. Später wird man schwer entzifferbare 23 Skizzenblätter bei ihm finden. Es ist sehr schwer für einen Künstler, mit dem unfertigen Werk zu sterben. Die Operation wird in zwei Abschnitten durchgeführt und muss ein wahres Martyrium für Puccini gewesen sein. An Angiolini Magrini, mit dem er früher oft auf die Jagd gegangen war, schreibt er: Man hat mich gekreuzigt, wie Christus. Ich trage um meinen Hals ein Collar, das mir furchtbare Schmerzen bereitet. Dazu eine Extrabehandlung mit Röntgenstrahlen, Kristallnadeln im Genick. Eine künstliche Atemröhre, ebenfalls im Genick. Aber sage ja nichts davon zu Elvira oder den anderen. Ich grüße euch alle, ihr glücklichen und gesunden jungen Menschen. Thank you. Zunächst übersteht Puccini die Eingriffe gut, kann sogar das Bett verlassen. Doch dann erleidet er einen Herzanfall. Die Ärzte versuchen, ihn mit radiumhaltigen Nadeln und Injektionen zu retten. Doch am nächsten Morgen stirbt Puccini an Herzversagen. Um 4 Uhr morgens am 29. November 1924. Zur schon angesetzten Uraufführung der Turandot kommt es zunächst nicht. Bei der Trauerfeier im Mailänder Dom am 3. Dezember dirigiert Arturo Toscanini unter großer Anteilnahme der Bevölkerung das Requiem aus Puccinis früher Oper Edgar. Edgar war die zweite Oper Puccinis, bei ihrer Uraufführung war er 30 Jahre alt. Dass ein Requiem darin vorkommt, ist für Puccini nicht ungewöhnlich. Immer wieder hat er sehr wirkungsvoll Kirchenmusik in seinen Opern eingesetzt. Denn nicht nur waren sein Vater, sein Großvater, sein Urgroßvater und sein Ururgroßvater Komponisten und Kapellmeister in Lucca gewesen und ihrer aller Feld war vornehmlich die Kirchenmusik, auch Giacomo Puccini hatte das Metier studiert, schon als Kind. Man merkt zunächst einmal, dass er eine wirklich unglaublich profunde musikalische Ausbildung hatte. Er war besser ausgebildet als eigentlich alle großen italienischen Opernkomponisten vor ihm. Er war ja praktisch ein Jahrzehnt lang auch Organist. Das war sein tägliches Brot. Er hat als Kapellknabe erst im Sopran, dann im Alt gesungen. Er war wirklich in seiner ganzen Kindheit und Jugend von morgens bis abends mit Kirchenmusik umgeben und praktizierte das auch selbst. Und zwar bevor er überhaupt erst anfing, dann am Konservatorium von Mailand sein Kompositionsstudium aufzunehmen. Also das ist wirklich eine unglaublich lange und profunde Ausbildung, die er genossen hat und die sich in der Qualität seiner Musik niederschlägt. Arnold Jakobshagen ist Professor für Musikwissenschaft an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln und hat soeben eine Puccini-Biografie vorgelegt. Sein kirchenmusikalisches Hauptwerk, die Messa da Gloria, hat er komponiert vor dem Beginn seines Kompositionsstudiums. Natürlich hat er ein ambivalentes Verhältnis sowohl zu seinen komponierenden Vorfahren als auch natürlich zur kirchenmusikalischen Tradition insgesamt. Das hängt natürlich auch zusammen mit seinem ambivalenten Verhältnis zur Heimatstadt Lucca. Der Soundscape von Lucca war geprägt von seinen Vorfahren. Ein enger Rahmen, dem er entfliehen musste, nicht zuletzt wegen seiner Liaison mit der Gattin eines bekannten Lucchese Bürgers. Am 22. Dezember 1858 wurde Giacomo Puccini in der Toskana geboren, in Lucca. Ein gutes Verhältnis zu seiner Geburtsstadt hatte er nie und sie auch keines zu ihm. Erst dem weltberühmten Komponisten zeigte sie sich gewogen, doch Puccini dankte es ihr nicht. Nicht einmal begraben lassen wollte er sich in Lucca und hat dabei doch Jahrzehnte seines Lebens in der Toskana verbracht, auf seinem Anwesen in Torre del Lago, wo es landschaftlich wiederum nicht wirklich schön war, sondern eher sumpfig und karg. Von einem ambivalenten Verhältnis zu seiner Heimatstadt spricht auch Axel Körner, der an der Universität Leipzig die Professur für neuere Kultur- und Ideengeschichte innehat. Eines seiner Fachgebiete ist Italien und darin wiederum insbesondere die Geschichte der Oper. Puccini ist hereingeboren worden, auch in seiner Familientradition, in eine Geschichte ständiger Umbrüche, die auch viel mit den historischen Erfahrungen seines Vaters, Großvaters, Urgroßvaters zu tun hatten. Es gab ja eine starke Familienidentität, dadurch, dass die eben alle Maestri di Cappella waren, Kirchenmusiker waren in Lucca. Ursprünglich hat ja Lucca gar nicht in die Toskana gehört, sondern war ein eigenständiger Stadtstaat. Das ist durch die Brutalität des napoleonischen Systems zerstört worden. Es wurde dann Teil der Toskana. Dann ist ja sogar die Toskana selbst Teil des französischen Imperiums geworden. Und die Familie Puccini hat diese Umbrüche sehr intensiv erlebt. Und es ging eigentlich immer nur darum, was man vom Alten noch irgendwie erhalten konnte. Auch aus dieser Tradition heraus, meint Axel Körner, habe Puccini sich politisch immer zurückhaltend gezeigt. Umstürzlerisches lag ihm nicht. Dann ist irgendwann Lucca wieder unabhängig konstituiert worden, aber dann 1847 ist es doch wieder Teil der Toskana geworden und man hat eigentlich immer damit zu kämpfen gehabt, dass man nicht mehr so recht weiß, was ist denn eigentlich unsere politische Nation, unser politisch-historisch gewachsener Hintergrund, der für die Italiener eben so unglaublich wichtig war, aber eben nicht angebunden an eine imaginäre italienische Nation, sondern an die alte Stadtstaaten und föderale Tradition. Ich glaube, daraus kann man erklären, auch aus dieser klerikalen beruflichen Bindung der Puccinis, dass Puccini eigentlich politisch sich eher als Bewahrer verstanden hat. Puccini der Bewahrer. Puccini der konservative Großgrundbesitzer. Puccini, der sich den Faschisten und Mussolini andiente. Puccini der Technikfreak. Puccini der Frauenheld, chronisch untreuer Macho. Das alles sind gängige Ansichten bis heute. Was stimmt daran? Fangen wir mit dem berühmtesten Spruch über ihn an. Puccini ist der Verdi des kleinen Mannes. Dieser spöttische und viel zitierte Satz von Kurt Tucholsky hat vielleicht zur Vorstellung beigetragen, dass Giuseppe Verdi irgendwie bedeutender gewesen sei als Puccini. Intelligenter, tiefgründiger, politischer auch, wohingegen Puccini unpolitisch durch und durch als Opernkomponist vor allem ein Unterhaltungsbedürfnis bedienen wollte, höheren Ansprüchen aber, welche das auch immer sein mögen, bis heute nicht genügen könne. Dabei sei schon allein das Bild vom durch und durch politischen Komponisten Verdi, der etwa mit seinem Gefangenenchor aus Nabucco das unter der habsburgischen Besetzung leidende italienische Volk aufrütteln wollte, dieses Bild sei zwar nicht gänzlich falsch, aber auch nicht wirklich richtig, meint Axel Körner. Nabucco ist 1842 überhaupt nicht als politische Nationsfindung der Italiener aufgefasst worden. Das ist alles später erst im Rückblick stark von Verdi selbst konstruiert und von seinen frühen Biografen ab 1858 erst entstanden. Es gibt keine politische Lektüre einer Oper wie Nabucco aus der Zeit vor dem Zweiten Unabhängigkeitskrieg. Diese Konstruktion des politischen Verdi, des Barden, des Risorgimento und so weiter, das ist ja alles erst dann in den späten 50er, 60er Jahren entstanden, kultiviert worden. Und da konnte man sich dann auch eben positiv mit Verdi plötzlich identifizieren. Zumal nach der Einigung und der Ausrufung des Königreichs Italien sei der politisch rekonstruierte Verdi wichtig gewesen. Für dieses idealisierte Bild einer italienischen Nation, die aus dem Nichts plötzlich hervorgewachsen ist, aus der Asche der italienischen Geschichte ist ein neuer Nationalstaat entstanden oder so weiter, da brauchte man diesen Verdi als eine positive Imagination und hat ihn so konstruiert. Und das ist bis heute enorm wirkungsmächtig. Dem konnte ein Puccini nicht standhalten. Denn Puccinis Karriere begann vor dem Hintergrund eines zwar politisch geeinten, aber gleichwohl nicht wirklich reüssierenden Italiens. Groß war die Enttäuschung, dass man nicht so aufgestiegen war wie Deutschland und Frankreich. Vom Zerfall der Werte war viel die Rede. Das Gefühl ständiger Krise breitete sich aus. Die Einigung Italiens, die eigentlich nur funktioniert hat durch diesen fürchterlichen Bürgerkrieg im Süden, der ja Tausende von Opfern gefordert hat, dafür braucht man einen positiven Verdi. Und hat dann als Verdi, das ist die Tragödie auch gewesen, er hat ja nicht mehr so Opern produziert, wie man das noch aus der Mitte des 19. Jahrhunderts kannte. Und darüber war man auch enttäuscht. Und dann hat er außerdem viel fürs Ausland geschrieben. Und dann hatte man irgendwie gehofft, immer, dass es irgendwann einen neuen Verdi gibt oder vielleicht einen italienischen Wagner. Und dann kam eben Puccini, aber der ließ sich eben in diesen Idealismus, in dieses idealistische Geschichtsbild auch nicht einfügen. Eine eigenartige Situation. Puccini liebt Italien, lebt überwiegend dort, spricht auch keine Fremdsprache wirklich gut und bleibt doch für das Nationalbewusstsein des neu entstandenen Staates wie nicht vorhanden, fremd. Er hat nicht über diese historischen Themen gearbeitet. Es gibt ja wenige Opern, die sich tatsächlich mit Italien auseinandersetzen. Selbst bei Tosca ist das ja eigentlich schwierig. Das hat viel auch mit Frankreich und Kirchenstaat und der spezifischen Situation der Französischen Revolution und so weiter zu tun. Und es gibt dann erst ganz am Ende 1918 Gianni Schicchi. Das ist eigentlich die einzige wirklich italienische Oper, die er eigentlich geschrieben hat, die was mit seiner Heimat der Toskana zu tun hat. Doch greifen wir nicht vor. Schauen wir dem 18-jährigen Puccini über die Schulter, Student auf dem Mailänder Conservatorio Reale. Zuvor hatte er schon in Lucca studiert. Für das Mailänder Musikstudium war ein Großonkel erfolgreich um Finanzhilfe gebeten worden. Die Königin Margherita hatte ein Stipendium bewilligt. Eine Zeit der Entbehrungen, ewiger Bemühungen, auch der Leiden blieb es dennoch. Liebste Mama, ich habe mir folgenden Stundenplan gemacht. Morgens stehe ich um 8.30 Uhr auf. Wenn ich Unterricht habe, gehe ich aus. Andernfalls übe ich ein bisschen Klavier. Nicht sehr lange, aber üben muss ich. Ich kaufe mir jetzt eine ausgezeichnete Methode von Angeli. Das ist eines jener Lehrbücher, wonach jeder für sich allein sehr ordentlich lernen kann. Das geht so bis 10.30 Uhr. Dann mache ich eine Frühstückspause. Dann gehe ich fort. Um eins gehe ich nach Hause und arbeite ein paar Stunden für Bazzini. Dann zwischen 3 und 5 schaue ich am Klavier ein wenig die klassische Musikliteratur durch. Ich möchte mich sogar abonnieren, aber mein Geld langt nicht dafür. Augenblicklich studiere ich den Mephistophele von Boito, den mir einer meiner Freunde geliehen hat. Mephistophele, die einzige Oper von Arrigo Boito, dem Textdichter der letzten Opern Verdis, war 1868 in der Mailänder Scala uraufgeführt worden. Boito war auch der Librettist von La Gioconda von Amilcare Ponchielli, uraufgeführt ebenfalls an der Scala. Ponchielli wiederum war am Konservatorium einer der Lehrer Puccinis, so kam er mit Mailand und der Scala auch der Welt der Oper immer näher. Und genoss im Übrigen das schöne Leben, wie er es sein Leben lang tun sollte. Um 5 gehe ich zu einer frugalen Mahlzeit. Frugal, aber ausgiebig. Und esse eine dicke Suppe nach Mailänder Art, die, um die Wahrheit zu sagen, recht gut ist. Davon esse ich 3 Teller. Dann noch etwas anderes, was satt macht. Ein Stückchen Käse mit Maden und dazu einen halben Liter Wein. Danach stecke ich mir eine Zigarre an und gehe in die Galleria, um dort wie üblich herumzuschlendern. Dort bleibe ich bis 9 und komme todmüde nach Hause. Daheim treibe ich noch etwas Kontrapunkt, aber ich spiele nicht. Nachts darf man nicht spielen. Dann lege ich mich zu Bett und lese noch 7 oder 8 Seiten in einem Roman. Da hast du mein Leben. 1883, im Todesjahr Richard Wagners, beendete der 25-jährige Puccini sein Kompositionsstudium, durfte sich Maestro nennen, und sein Lehrer und väterlicher Freund Amilcare Ponchielli ermutigte ihn, sich an einem Kompositionswettbewerb für Opern-Einakter zu beteiligen. Zusammen mit dem 8 Jahre älteren Dichter Ferdinando Fontana wählte er eine deutsche Volkssage aus, die in mehreren Erzählungen auch als Ballett schon erfolgreich gewesen war, Le Villi, die Villis. Und schrieb dazu eine Musik, die noch ein bisschen nach Wagner klingt, insbesondere der Parsifal lässt grüßen. aber sie klingt auch schon sehr nach Giacomo Puccini. Das sind fantastische Waldwesen, die Geister junger Frauen, die um ihre Heirat betrogen wurden. Schon Heinrich Heine hatte sie als Elementargeister beschrieben. Le Villi spielt im Schwarzwald. Die Försterstochter Anna hat sich mit Roberto verlobt. Der muss wegen einer Erbschaft nach Mainz reisen, verfällt dort einer anderen Frau, einer Sirene. Er lebt mit ihr zusammen, vergisst Anna und die grämt sich zu Tode. Aber ihre Seele vereint sich mit den besagten Waldwesen, den Willis, und die rächen sich an den untreuen Liebhabern. Als Roberto reuevoll zurückkommt, sammeln sich die Willis um ihn, fallen über ihn her und tanzen ihn buchstäblich zu Tode. Le Villi, Puccinis Erstling, sein Gesellenstück. Hier in einer Aufnahme mit Ermonela Jaho, Arsène Sokomonyan und Brian Mulligan. Dazu der Opera Rara Chorus und das Royal Philharmonic Orchestra. Die Leitung hatte Mark Elder. Viele Kennzeichen des Puccini-Stils sind in Le Villi schon erkennbar. Gefühlvolle Melodien, melancholisch eingefärbt, das Orchester mit dramatischem Ausdruck. Und doch wurde die Uraufführung 1884 im Teatro Dal Verme in Mailand ein Flop. Auch den Preis gewann Puccini nicht, unter anderem weil seine Notenschrift als unlesbar galt. Mehrmals arbeitete er sein Stück um, doch ein anhaltender Erfolg wurde es nicht. Und doch ebnete Le Villi Puccini den Weg, zum einen, weil er eine große Erkenntnis gewonnen hatte. Und Gott berührte mich mit dem kleinen Finger und sprach: Schreibe für das Theater. Merke dir, nur für das Theater. Und zum anderen, weil durch Le Villi ein Mann auf Puccini aufmerksam wurde, der ihn jahrzehntelang begleiten sollte, der Verleger Giulio Ricordi. Über den Komponisten und Dichter Arrigo Boito, der gerade das Libretto für Verdis Otello geschrieben und dessen Mephistophele Puccini so eifrig studiert hatte, über Arrigo Boito also war Ricordi auf Puccini aufmerksam geworden. Und Giulio Ricordi sah sofort, wen er da vor sich hatte. Ohne jedes Zögern erwarb er die Rechte an Le Villi, ließ das Textbuch drucken und bot Puccini einen Vertrag für eine weitere Oper an. Er war ja der Großneffe des Firmengründers, der Giovanni Ricordi hieß. Und dann sein Vater war Tito Ricordi, der auch schon viele Neuerungen und Innovationen in den Verlag gebracht hat. Aber Giulio war dann eigentlich das Genie. Er komponierte ja auch selbst unter dem Pseudonym Jules Burgmein. Also er konnte Noten lesen, konnte natürlich sehr gut beurteilen, was neu war und was nicht. Die Historikerin Helen Müller ist Leiterin Cultural Affairs und Corporate History im Bertelsmann-Konzern, zu dem das Verlagshaus Ricordi heute gehört. Diese Mischung aus unternehmerischem Genie und künstlerischem Genie, ich glaube, die ist vielleicht einzigartig in der Musikgeschichte. Ich vermute, andere Verleger haben dieses Talent auch, aber bei ihm war es einfach so, im Englischen würde man sagen striking, also dass das Genie Puccini vermutlich ohne das Genie Giulio Ricordi nicht zu denken wäre. Für Puccini bedeutete der Vertrag mit Ricordi den Ritterschlag schlechthin. Geradezu sehnsüchtig wartete das musikalische Italien ja auf eine Art Nachfolger des inzwischen 70-jährigen Giuseppe Verdi. Und wenn ein Mann wie Ricordi sich für den 25-jährigen Puccini entschied, musste das nicht heißen, dass dieser Nachfolger gefunden war? Diese Selbstsicherheit im Urteil, das ist etwas, was es, glaube ich, sehr selten gibt. Und das Selbstbewusstsein hatte Giulio Ricordi zweifellos. Man fragte sich die ganze Zeit, wer wird der neue Verdi? Und das trieb Giulio Ricordi eben um, weil Verdi ein großer Umsatzträger der Casa Ricordi war. Und er suchte ganz aktiv nach jemandem, den er so vermarkten konnte, dass dieser Verlust von Verdi dann auch kompensiert werden konnte. Und er war sich von Anfang an sehr sicher, dass Giacomo Puccini dieser Mann war. Natürlich war es völlig klar, auch aus der Perspektive des Verlegers Ricordi, Puccini sollte der Nachfolger von Verdi werden. Verdi sicherte das finanzielle Fortkommen des gesamten Verlages und der italienischen Opernwirtschaft weltweit. Und dieses Erbe anzutreten war natürlich eine große Bürde. Puccini sah sich ausdrücklich nicht als Nachfolger Verdis. Nachfolger? Ein saudummes Wort. Ob es jemals zu näheren persönlichen Begegnungen kam, ist ungewiss. Manche Äußerungen legen nahe, dass Puccini dem schon greisenhaften Verdi Besuche abgestattet hat. Umgekehrt hat Verdi eine Porträtfotografie handschriftlich Puccini gewidmet. Arnold Jakobshagen spricht von kritischer Distanz, die Puccini Verdi gegenüber immer gewahrt habe. Stark beeinflusst worden sei er durch ihn nicht. Den Mythos Puccini-Verdi müsse man etwas relativieren. Es gibt ja da viele Mythen, beispielsweise er sei als junger Mann nach Pisa gepilgert, um da eine Aida zu sehen. Natürlich ist er da hingegangen, aber man musste nicht nach Pisa zu Fuß laufen, um Verdi zu hören. Man war von morgens bis abends mit Verdi umgeben und das war für ihn nicht das Offenbarungserlebnis, weil er jetzt Verdi hören konnte, sondern es war für ihn ein großes Erlebnis, weil er dort sehr, sehr gute Sänger und eine gute Qualität der Aufführung geboten bekam. Der Tod der Mutter traf Puccini schwer. Kurz nach der Uraufführung von Le Villi starb Albina Puccini. Sie war musikalisch gebildet und voller Opferbereitschaft ihrem Lieblingssohn gegenüber gewesen. Als einzige in der Familie hatte sie immer schon an seinen Erfolg geglaubt. Unter dem frühen Verlust der Mutter hat Puccini sein Leben lang gelitten. An seine Schwester schreibt er einige Wochen nach ihrem Tod: »Ich denke immer an sie. Und gestern nachts hat mir von ihr geträumt. Heute bin ich noch trauriger als sonst. Welche Erfolge mir die Kunst auch schenken mag, ich werde nie ganz zufrieden sein, weil mir meine liebe Mama fehlt.« In diese Phase seines Lebens fiel auch die Begegnung mit Elvira Gemignani. Gebürtig ebenfalls aus Lucca, 2 Jahre jünger als er, war sie mit einem Jugendfreund Puccinis verheiratet, hatte mit ihm 2 Kinder. Und wurde die Gesangsschülerin Puccinis. Eine leidenschaftliche Liebesbeziehung entwickelte sich, mit der Folge, dass Elvira ihre Familie verließ und mit ihrer Tochter Fosca zu Puccini nach Mailand zog. Für das kleinstädtische Lucca war das ein gewaltiger Skandal. Puccinis Familie zog sich zurück, frühere Freunde und Unterstützer forderten ihr Geld zurück. Und Puccini hatte doch keines, im Gegenteil, er brauchte Geld und zwar viel, zumal als Elvira ihn zum Vater machte. 1886 kam der gemeinsame Sohn Antonio zur Welt. An seinen Bruder Michele schrieb Puccini: »Dr. Cheru hat mich aufgefordert, ihm das Geld zurückzugeben, das er während meiner Studienzeit in Mailand für meinen Unterhalt ausgelegt hat, zusätzlich der Zinsen bis zum heutigen Tag. Er behauptet, ich hätte mit Le Villi 40.000 Lire verdient. Ich schicke ihm nun statt jeder Antwort die Abrechnung von Ricordi, dann wird er selbst sehen. In Wahrheit sind es lediglich 6.000 Lire auf meinen Teil. Was für ein Unterschied! Ich hätte so etwas nie erwartet. Hier ist der Apotheker, der mich bedrängt, und ich muss auch deine Rechnung bezahlen, 25 Lire. Ich bin in der größten Verlegenheit. Ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Die monatlichen 300 Lire beziehe ich weiterhin von Ricordi, aber auf Vorschuss. Für mich reicht das nicht aus und in jedem Monat häufen sich die Schwierigkeiten. Dann bricht alles über mich herein und davor soll mich Gott bewahren. Was soll ich tun? Am besten alles liegen und stehen lassen und abreisen. Schreibe mir immer und oft und informiere mich genau über alles, was du treibst. Gestern Nacht habe ich bis 3 gearbeitet und dann ein Bündel Zwiebeln gegessen. Was da nachts entsteht, von gleich bündelweise Zwiebeln begleitet, das ist Edgar, Puccinis zweite Oper, die wiederum kein Erfolg wurde. Dabei enthält Edgar sehr gute Musik. Manches ist echter Puccini, doch die Handlung von Edgar ist krude, das Libretto ungenügend und das lähmte Puccini. Zeitlebens wird er Kämpfe mit seinen Librettisten austragen, wird ständig auf der Suche nach guten Opernstoffen sein. Edgar war natürlich das Problemkind schlechthin. Puccini hat ja letztlich, wenn er seine Werke überarbeitet hat, fast immer die kürzeste Fassung am Ende bevorzugt. Und überhaupt dieser Drang zur Konzentration ist ja ein Wesensmerkmal seiner Musik insgesamt, auch ein Qualitätsmerkmal. Aber im Falle von Edgar konnte man mit Kürzen allein die Dramaturgie sozusagen dann nicht mehr glaubhaft darstellen. Und insofern war das eine never-ending Story für ihn. Edgar spielt in Flandern 1302. Den historischen Hintergrund bilden die Kriege der Flamen gegen die französischen Machtansprüche. Edgar lebt in einem Dorf und steht zwischen zwei Frauen. Da ist die unschuldige, treuherzige Verlobte Fidelia, der Name ist Programm. Ihr entgegen steht die dämonische Femme fatale Tigrana. Edgar hatte ein Verhältnis mit ihr, sie liebt ihn immer noch und schaut neidisch bösartig auf seine Verbindung mit Fidelia. Und Edgar leidet, denn ganz auf Tigrana verzichten möchte er auch nicht. Im Verlauf der Handlung zündet Edgar sein Haus an, verlässt sein Dorf, verlässt Fidelia, flieht mit Tigrana. Doch bald schon ist er seines ausschweifenden Lebens mit Tigrana überdrüssig geworden. Er zieht in den Krieg gegen Frankreich und kommt dabei ums Leben. Bei der Trauerfeier erinnert ein geheimnisvoller Mönch an das lasterhafte Leben Edgars. Doch die treue Fidelia verteidigt ihren Liebsten und ist voller Hoffnung, einst im Tod wieder mit Edgar vereint zu sein. Thank you. Schon in Edgar zeigt sich Puccinis Stil, die musikalischen Formen, Arien, Duette, Terzette, der Handlung unterzuordnen, im Szenischen aufzulösen. Große Melodiebögen, herrliche Ohrwürmer darunter, doch auch sie werden szenisch unterbrochen, rhythmisiert, dramatisiert. Puccini weiß schon genau, wie er das Publikum lockt. Edgar und Frank, Tenor und Bariton, sie sind sich einig, doch der Mezzosopran, die böse Tigrana, wird von der schönen Cantilene ausgeschlossen. Edgar von Giacomo Puccini. Wir hörten Renata Scotto und Gwendoline Killebrew als Fidelia und Tigrana, Carlo Bergonzi in der Titelrolle und Vicente Sardinero als Frank. Dazu unter anderem das Opera Orchestra of New York. Dirigentin war Eve Queller, ein Konzertmitschnitt von 1977. Mit Edgar gingen Puccinis Lehrjahre zu Ende. Manon Lescaut, La Bohème, Tosca, Madama Butterfly – damit wurde er berühmt, reich und nicht wirklich glücklich. Darüber gleich mehr. Erzählen wir zuvor die Edgar-Geschichte noch zu Ende. Von Fidelias Treue gerührt, gibt sich der geheimnisvolle Mönch zu erkennen. Es ist Edgar, der seinen Tod nur vorgetäuscht hat. Er verflucht Tigrana, die wiederum in ihrer Wut Fidelia ersticht. Über ihrer Leiche bricht Edgar zusammen. Manon Lescaut, die Geschichte einer jungen Frau, der ein ebenso junger Mann jenseits aller Vernunft verfällt. Der Cavaliere Renato de Grieux. Placido Domingo singt den De Grieux, Giuseppe Sinopoli dirigiert das Philharmonia Orchestra. Mit einer klassischen Auftrittsarie betritt De Grieux die Szene, doch Manon Lescaut, hier gesungen von Mirella Freni, wird ihn verändern, gleich bei ihrem ersten Auftritt. Wie immer bei Puccini fällt die Liebe über die Liebenden her, überkommt sie von einem Moment auf den anderen. Es kommt zu seltenen Momenten wirklich gemeinsam besungenen Glücks. Und die Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft blüht auf. 1893 wurde Manon Lescaut in Turin uraufgeführt. Erst 9 Jahre zuvor hatte Jules Massenet in Paris seine Manon herausgebracht. Massenet war ein weltberühmter Komponist. Kühn war es von Puccini, sich unmittelbar mit Massenet zu messen, nur wenige Jahre später denselben Stoff noch einmal zu vertonen. Er fasst Manon auf französische Art auf, mit Puder und Menuetten. Ich dagegen auf italienische Weise. Con passione disperata, mit verzweifelter Leidenschaft. Musikalisch spielen die französischen Opernkomponisten dieser Zeit eine ganz zentrale Rolle, insbesondere Jules Massenet, der ja auch einen Stellenwert im internationalen Repertoire damals hatte, den wir uns heute kaum noch vorstellen können. Er war wirklich einer der meistgespielten Komponisten und stilistisch eigentlich auf ähnlichen Pfaden unterwegs, gewissermaßen ein Vorläufer Puccinis, der eben auch schon versuchte, ja, die damals herrschenden Tendenzen der musiktheatralen Komposition mit den beiden Polen, Verdi und Wagner natürlich, zu einer Synthese zu bringen. Und natürlich schaute Puccini, welche Werke sind jetzt im internationalen Repertoire gerade angesagt. Und da ist er natürlich als erstes auf Massenet gestoßen. Der Puccini-Biograf Arnold Jakobshagen, Musikwissenschaftler der Hochschule für Musik und Tanz in Köln. Er wollte sich ja von Massenet auch absetzen, dessen Manon sehr erfolgreich war, sodass wir also in Puccinis Manon in jedem der 4 Akte einen anderen Schauplatz haben. Erst in Amiens, dann in Paris, dann in Le Havre und im 4. Akt sogar in Nordamerika, in Louisiana. Also das genaue Gegenteil der aristotelischen Dramaturgie. Aber auch sonst eben riesige Brüche, auch stilistische Gegensätze zwischen der einerseits wagnerianisch komponierten Orchestersprache und dann diesen Menuetten aus dem 18. Jahrhundert. Das alles sind große Herausforderungen, die Manon Lescaut zu einer einzigartigen Oper machen, mit unglaublich viel großartiger Musik, vielleicht die Oper von Puccini, mit den meisten Einfällen melodischer Art, aber insgesamt natürlich ein problematisches Werk. Ich arbeite an Manon Lescaut, aber das Libretto bringt mich zur Verzweiflung. Ich habe es gänzlich umarbeiten lassen müssen. Heutzutage findet man auch keinen Dichter mehr, der einem etwas Gutes liefert. Puccini mitgerechnet haben insgesamt 8 Textdichter am Libretto mitgearbeitet, sogar Verleger Giulio Ricordi musste Verse liefern. Noch fast 30 Jahre nach der Uraufführung, 2 Jahre vor seinem Tod, bat Puccini den Librettisten Giuseppe Adami um Korrekturen des Textes im 4. Akt. Seine Manon Lescaut hat Puccini sehr geliebt. Das Libretto ist von allen und von keinem. Mit der chromatischen Harmonik der Manon Lescaut wird der musikalische Einfluss Richard Wagners spürbar. Der Corriere della Sera schrieb nach der Uraufführung: Zwischen dem Edgar und dieser Manon hat Puccini einen Abgrund übersprungen. Man kann sagen, Edgar sei eine unerlässliche Vorbereitung gewesen, übervoll an Eingebungen und Geistesblitzen. Manon hingegen ist das Werk einer Begabung, die sich ihrer selbst bewusst geworden ist, die in schöpferischer Vollendung der Kunst Herr geworden ist. Man darf Manon eine Oper von klassischem Charakter nennen. Puccini ist ein wahrhaft italienischer Geist. Auch seine Instrumentationskunst ist bei Manon Lescaut schon eine große. Später hat Puccini sie weiter verfeinert, schon weil die Orchester, für die er geschrieben hat, immer größer wurden und er zunehmend aus dem Vollen schöpfen konnte. Doch ein Meister differenzierter Instrumentierung war er schon früh. Thank you. es gibt zum Beispiel unendlich viele wirklich kammermusikalische Partien, die oft auch von besonders berührender Schönheit sind. Nehmen wir als Beispiel etwa das berühmte Intermezzo aus Manon Lescaut, das ja wirklich beginnt wie ein reines Kammermusikwerk mit Solobratsche, Solocello und ganz chromatischer Harmonik, ganz leidend, und plötzlich bricht es dann so durch in so eine nostalgische Streichorchester-Akkordgirlande. Das ist einfach ja, zauberhaft. Puccini war in gewisser Weise ein Perfektionist, der die Werke wirklich sehr bis ins Detail ausgefeilt hat. Er war auch ein Meister des Maßhaltens, der nicht übertrieben hat, sondern der immer nur genau das eingesetzt hat, was nötig war. Und diese wirklich ganz genaue Dosierung und Perfektion musikalisch-dramaturgischer Art sind für die Werke sehr wichtig gewesen. Im Bestreben, sich von Massenet und von der Romanvorlage des Abbé Prévost abzusetzen, konzipierte Puccini die zentrale Frauenfigur völlig neu. Manon Lescaut, das ist bei Puccini eine ganz aufs Gefühl reduzierte Frau, leidenschaftlich, liebend, leidend. Auch deshalb war die Arbeit am Libretto so mühsam, weil Puccini dem linearen Erzählen Massenets nicht folgte, sondern einzelne Stationen aneinandergereiht haben wollte, Momentaufnahmen des Gefühls seiner Hauptfigur. Eine Heldin, an die ich glaube. Und daher wird sie auch die Herzen der Zuschauer gewinnen. Der Cavaliere Renato de Grieux folgt seiner geliebten Manon Lescaut bis in eine Wüste Nordamerikas. Dort stirbt sie in seinen Armen. Sehr spät erst einen Fernseher bekommen, ich glaube 1974 oder so. Und irgendwann habe ich Manon Lescaut in Auszügen allein weinend vor dem Fernseher gesessen, und das war für mich die Entdeckung der Oper. Der Historiker Axel Körner, Professor für Neuere Kultur- und Ideengeschichte an der Universität Leipzig, über ein Kindheitserlebnis. Thank you. Diese Szene ist für mich eigentlich das Erlebnis gewesen, was Oper bewirken kann, was das für eine emotionale Sprache ist und was man eben über diese Verbindung von Bildern, Bewegung und Musik emotional erreichen kann. Das habe ich das erste Mal so erlebt in Manon Lescaut, obwohl ich damals weder wusste, worum es in der Oper geht, die Texte nicht verstanden habe und ich nicht wusste, wer Puccini war. Manon Lescaut war vom Tag der Uraufführung an ein unglaublicher Erfolg für Puccini, aber auch für den Verleger Giulio Ricordi, wie Helen Müller von Bertelsmann erzählt, wozu das Verlagshaus Ricordi heute gehört. Er hat den ja zunächst erfolglosen Komponisten sehr stark gestützt. Es gab auch erste Stimmen im Beirat von der Casa Ricordi, warum unterstützen wir den noch? Le Villi war ein Flop, aber auch Edgar. Und dann erst Manon Lescaut, 1893, war dann die erste Oper, die ein ganz großer Erfolg wurde. Und dann begann natürlich die richtige Marketingstrategie und Marketingmaschinerie, die Ricordi ja schon besaß zu der Zeit, richtig anzurollen. 17 Kilometer von seiner Geburtsstadt Lucca entfernt, in Torre del Lago, wohnt Puccini jetzt in einer Villa, die er kontinuierlich erweitert und ausbaut. Puccini war ein bodenständiger Mensch. Er konnte dann am besten arbeiten, wenn er in vertrauter Umgebung war. Am besten beispielsweise in Torre del Lago, in seiner Villa, umgeben natürlich von seinen engsten Vertrauten. Er arbeitete vorzugsweise spätabends und in der Nacht im Genuss von vielen Zigaretten und Alkohol durfte auch eine kleine Rolle gespielt haben. Aber auf jeden Fall dieses nächtliche Arbeiten war ganz, ganz wichtig. Die vertraute Umgebung war ganz, ganz wichtig. Zu dieser Umgebung gehörte zunächst Elvira, die Mutter seines Sohnes, mit der er zusammenlebte, wenn sie auch immer noch mit Narciso Geminiani verheiratet war, im katholischen Italien ein Skandal. Von den beiden Töchtern aus dieser Ehe lebte eine ebenfalls in Torre del Lago, Puccini mochte sie gerne. Die Atmosphäre des Zusammenlebens mit Elvira hingegen war von Unfrieden geprägt. Für Puccinis Komponieren, für seine Arbeit am Text, für seine ständige Suche nach guten Opernstoffen, für die Aufführungen seiner Werke, für all dies, was Puccini liebte, was sein Leben ausmachte, brachte Elvira so gut wie kein Verständnis auf. Puccini wiederum hatte zahllose Affären, die Elvira zu rasender Eifersucht trieben, zu ständigem Misstrauen und schlechter Laune. Auch nach ihrer Hochzeit 1904 änderte sich daran nichts. Im Gegenteil, mit der Zeit entwickelte Elvira Puccini tyrannische Züge, zumal wenn ihr Mann immer wieder Torre del Lago verließ und für längere Zeit bei seinen Nebenfrauen wohnte. Den intellektuellen Austausch suchte Puccini bei ihnen nicht wirklich. Seine Libido war überstark und in den Liebschaften, in den erotischen Situationen, den schönen Augenblicken, fand er Inspiration für sein Werk, für die Frauen seines Theaters. Deren Freuden und Ängste Puccini teilte, für deren Sehnsüchte, Trauer, Wut Puccini eine liebevolle, sinnlich aufblühende, dramatische Musik fand. Ich glaube, viel mehr als die Stoffe war Puccini bemüht, immer wieder Situationen zu suchen, Momente. Und daraus macht er einfach eine große Szene. Und vielleicht in diesem Verhältnis können wir auch seine Vorliebe vor die sogenannten piccole cose sehen. Und zwar ein Augenblick, welches aber auf der Bühne etwas Größeres an Wirkung hat. Die piccole cose, die kleinen Dinge. Puccini erscheint somit nicht nur als der Musiker der kleinen Dinge, als der er sich gesehen hat, sondern auch als ein Mensch der einfachen Dinge, findet der Dirigent Riccardo Cecchetti. Yeah, well, he was simple. Well, by chance, I have the luck to meet one of the nephew of Puccini when I was. Ja, er war einfach. In sehr jungen Jahren hatte ich zufällig das Glück, einen Neffen Puccinis kennenzulernen. Und er erzählte mir viel über seinen Onkel und sprach dabei über ihn so, wie man eben über einen Onkel spricht. Dass er gutes Essen liebte, gerne mit Freunden zusammen war. Ein Mann, der schnelle Autos mochte und schöne Frauen. Kurz, der das Leben liebte und es genossen hat. Er war neugierig, war modern, immer an technischen Neuerungen interessiert. Und war bei alledem gleichzeitig eben auch ein Mensch mit reichem Innenleben. Von großer Musikalität, eine komplexe Persönlichkeit, die wiederum das Einfache des Lebens unbedingt auch einfach halten wollte. Keep it simple. Even his personality was very complex. So it's a good point. We need to combine both things: the complexity of the music and of the personality, and the simplicity of what he would like to do. La Bohème wurde nur 3 Jahre nach Manon Lescaut uraufgeführt. Der temperamentvolle Luigi Illica und der gewissenhaft gründliche Giuseppe Giacosa sind Puccinis Textdichter und werden es für Jahre bleiben, wenn auch die Zusammenarbeit, freundlich formuliert, anstrengend ist. Oft geht die Korrespondenz über Giulio Ricordi, nicht zuletzt, weil der als Vermittler auftreten kann. Ich bin sehr befriedigt von der ersten Szene, die ich bis zuletzt aufgehoben habe. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass wir dafür 4 Glocken brauchen. Man hört sie vom Hospiz Maria Theresa, wo zur Frühmesse geläutet wird, und die Nonnen steigen herab zur Lobpreisung des Herrn Jesus. Alles in allem, Xylophon, Glocken, Glockenspiel, Trompeten, Trommeln, Pferdeschellen, Peitschenknallen, Lastkarren, Eselsgeschrei, Gläserklirren. Ein ganzes Arsenal. Meine besten Empfehlungen. In Erwartung von Illicas endgültiger Arbeit grüße ich Sie von uns allen, einschließlich Carignani. Puccinis Vorstellungen sind äußerst detailliert. Sie haben sicher auf Ihrem Schreibtisch eine Kopie des 4. Aktes. Tun Sie mir den Gefallen, sie aufzuschlagen und einen Blick auf die Stelle zu werfen, wo Mimi den Muff bekommt. Finden Sie nicht, dass dieser Augenblick des Todes etwas armselig ist? 2 Worte mehr, eine liebevolle Hinwendung zu Rodolfo, würden genügen. Es mag eine Spitzfindigkeit von mir sein, aber in dem Augenblick, wo dieses Mädchen, das mich so viel Mühe gekostet hat, stirbt, würde ich wünschen, dass sie nicht gar so egoistisch aus der Welt geht, dass sie ein bisschen auch dessen gedenke, der ihr so herzlich zugetan war. Ungezählte Grüße von uns allen. Ich bin ganz der Ihre. Für die Textdichter ist die Zusammenarbeit mit Puccini oft genug eine einzige Qual. Giuseppe Giacosa schreibt an Giulio Ricordi: Aber werden wir dann auch fertig sein oder werden wir noch einmal von vorne anfangen müssen? Ich gestehe Ihnen, dass ich es gründlich müde bin, ewig zu ändern, zu retuschieren, zu erweitern, zu korrigieren, fallen zu lassen, wieder aufzunehmen und rechts anzusetzen, um links abzuschneiden. Dieses gepriesene Libretto, jetzt habe ich es schon 3-mal von A bis Z umgearbeitet, einige Stücke 4 oder 5-mal. Giuseppe Giacosa war Ende 40, als er an der Bohème schrieb, hatte schon 23 erfolgreiche Theaterstücke sowie ein Opernlibretto geschrieben. Er kannte sich also aus in seinem Metier, doch Puccinis wiederholte Forderung, die Verse seien ganz und gar dem musikalischen Rhythmus unterzuordnen, machte seine Inspiration zunichte und ließ ihn ein ums andere Mal verzweifeln. Doch muss Giacosa ein nobler Charakter gewesen sein, stets nahm er alle Schuld allein auf sich. Es will mir nicht gelingen, mich da einzuleben, mir etwas vorzutäuschen und mir jene Scheinrealität aufzubauen, ohne die man nicht weiterkommen kann. Ich habe dabei schon so viel Papier für ein paar Szenen verschmiert, wie noch für keine meiner dramatischen Arbeiten. Selbst dass das Werk irgendwann, jedenfalls in etwa, fertig und entsprechend gesetzt und für den Druck vorbereitet wurde, bedeutete noch lange nicht, dass die Zeit der Änderungswünsche Puccinis vorbei gewesen wäre. Von Illica noch nichts. Ich warte. Sie werden von Carignani gehört haben, dass ich mir aus der Kopieranstalt das Faszikel, das Papierbündel der Partitur, zurückerbeten habe, wo der Schluss des Walzer-Septetts drin ist. Ich möchte es noch einmal durchsehen, weil mir der zu überstürzte Abschluss des Stückes nicht gefällt. Zwei Takte Verlängerung werden den Schaden gut machen. Der Stich muss also unterbrochen werden. Aber ich werde ihn nur wenige Tage aufhalten. Ich lege Wert darauf, dass die Bezeichnungen im ersten Akt der Partitur richtig gesetzt werden. In La Bohème kann man hören, wie konsequent Puccini an seinem Stil arbeitet, das in Manon Lescaut erreichte, weiterentwickelt. Er hat in La Bohème vieles ähnlich gemacht und perfektioniert, was er in Manon, beispielsweise schon wie Manon, sich vorstellt. Und wie sich dann Si mi chiamano Mimi, wie sie sich vorstellt, das ist ganz, ganz ähnlich gemacht. Das ist ganz, ganz ähnlich gemacht, aber es ist in La Bohème noch wirkungsvoller, als es schon in Manon gewesen ist. Und viele andere Dinge, die er wirklich perfektioniert hat gegenüber diesem Vorbild. Erzählt wird die Geschichte von Mimi, die sich in ihren Wohnungsnachbarn, den Dichter Rodolfo, verliebt, der mit seinen Künstlerfreunden in einer Pariser Mansarde ein lustiges Leben führt. Die beiden werden ein Paar, doch als Rodolfo erfährt, dass Mimi an Schwindsucht leidet, verlässt er sie. Parallel dazu gibt es ein zweites Paar, den Maler Marcello und seine Ex- oder auch Nicht-Ex-Geliebte, man weiß das nicht so genau, Musetta. Als Mimi schon todkrank ist, bringt Musetta sie zu Rodolfo zurück. In der Mansarde erinnert sich Mimi an die ersten Tage ihrer Liebe zu Rodolfo und stirbt. Arnold Jakobshagen sieht hier schon einen Einfluss Verdis. Einzelne Szenen in dessen Opern hätten Puccini sehr herausgefordert. Insbesondere der Tod Violettas in La Traviata. Beispielsweise Traviata, nicht der Tod der Traviata. Das ist etwas, was Puccini sehr berührt hat und wo er die Herausforderung tatsächlich auch angenommen hat, das im Grunde zu toppen, zu übertrumpfen. Ich meine, der Tod Mimis in La Bohème hat natürlich viele ähnliche Züge. Eine an Schwindsucht erkrankte Protagonistin stirbt am Ende und Puccini wollte es, ja, noch besser und noch glaubhafter und noch anrührender machen. Und das ist ihm selbst in diesem Fall gelungen. Wahrlich, der Tod Violettas wie auch der Tod Mimis, sie bilden zwei der größten Opernmomente überhaupt. Come va? Vedi? E tranquilla. Che vuol dire? quell'andar venire, quel guardarmi così, coraggio! Man kriegt da eine unglaubliche Gänsehaut. Das Fantastische aber gerade an La Bohème, also dieser Todesszene, gehen ja ganz komische Szenen wieder voraus. Die Bohemiens, die sich da streiten und duellieren und witzige Späße treiben in ihrer Mansarde. Und dann kommen Musetta und Mimi rein und auf einmal ist eine ganz andere Welt. Dieses absolute Aufeinanderprallen von wirklich komischen und tief tragischen Momenten ist auch eines der Gründe, warum Bohème so wunderbar funktioniert und man eben auch in diesem Wechselbad der Gefühle noch stärker am Ball bleibt. Montserrat Caballé und Placido Domingo sind in dieser Aufnahme Mimi und Rodolfo. Cheryl Milnes singt den Marcello, Judith Blagan die Musetta. George Scholti dirigiert das London Philharmonic Orchestra. Puccini zu singen bedeutet für Sängerinnen und Sänger zunächst, im wahrsten Sinn des Wortes, einen langen Atem zu haben. Wie der Bariton Nikolai Borchev erzählt, der als Marcello schon oft auf der Bühne stand. Unglaublich lange, bögenlange Phrasen in den Arien mit diesen Aufgängen immer zu den hohen Tönen. Sehr, sehr exponierte Lage, die aus einer enormen Phrase geboren wird. Also diese lange Strecken auf langem Atem, diese Strömung, die darf natürlich auch von den Konsonanten nicht unterbrochen werden, so es muss alles unglaublich gebunden sein und für den Körper wird es auf Dauer auch natürlich anstrengend, also für die Muskulatur und das muss man auch trainieren und wahrscheinlich das ist dann das Schwierigste an Puccini-Musik, diese Ausdauer zu bringen. Nicht nur die Frauengestalten, alle seine Figuren zeichnet Puccini sozusagen mit feinem Stift. Die Figur von Marcello finde ich sehr interessant. Es ist erstmal ein junger Mann, der sich mit seinen Kumpeln und Kameraden austobt und malt und feiert und trinkt und lacht. Und dann wird sein ganzes Leiden gezeigt, denn er wurde von seiner Geliebten verlassen, die einen Reichen ausgesucht hat. Marcello versucht das irgendwie so zu vergessen, zu verdrängen, schafft es aber nicht und das Ganze kocht hoch. Oh, und dann sind wir im vierten Akt, wo das berühmte Duett zwischen Rodolfo und Marcello ist. Und die beiden Männer zeigen sich von ihrer sensiblen Seite, was eigentlich nicht so oft in der Oper passiert. Normalerweise, wenn einer seinem Herzensschmerz sich hingibt, sorgt der andere für den Gegensatz und ermuntert und sagt, komm, es wird schon. Und hier erweichen irgendwie so ein bisschen die beiden in dem Moment. Man sieht, dass die beiden Paare dann auch zusammenkommen. Am Ende kommt Musetta zu Marcello zurück, erschüttert angesichts der sterbenden Mimi, der niemand helfen kann. Ich glaube, als Kind, das erste Mal, dass ich wirklich geweint habe in der Oper, war der Schluss von La Bohème. Das war, wenn Sie das zum ersten Mal erleben, nicht? Das geht so nah. Nicht? Sie stirbt ja dann, sie hat sich mit Rodolfo nochmal getroffen, sie haben sich ausgetauscht und dann stirbt sie ganz in Ruhe und Frieden und keiner merkt es und dann merken es so nach und nach die anderen und gucken sich an und Rodolfo merkt es am letzten und sein Freund sagt ihm Coraggio und dann diese zwei Aufschreie und dann die wenigen Orchestertakte und dann ist das Stück vorbei. Das ist, ja. Alleine wenn ich jetzt nur daran denke, fange ich nicht an zu weinen, aber es berührt mich sehr. Sängern geht es damit nicht viel anders. Am Ende der Oper überlebt halt das zweite Paar, Marcello und Musetta. Sie verlässt ihren alten Knacker und verzichtet auf diesen Reichtum und entscheidet sich für die Liebe. Die stehen am Ende dem Rodolfo bei, da wo die Mimi gestorben ist. Und fast die letzte Phrase diese in der dramatischen Musik, dieses Coraggio, gehört auch dem Marcello, wo er voller Inbrunst seinem Freund den seelischen Beistand ausspricht. Und dieser Moment in der Oper, ich weiß nicht, wie oft ich das gesungen habe, immer hat man in diesen letzten Seiten ein Kloß im Hals und Tränen in den Augen. Der Puccini wusste ganz genau, auf welche Tränendrüsen und menschliche Gefühle man drücken, so fast akupunkturmäßig muss, damit es so tief in das Herz eindringt und wirklich diese Emotionen hervorruft. Ja, das ist auch ganz besonders an diesem Komponisten. Egal wie oft man seine Musik hört, die kommt auch immer ganz hart bis in den Magen sozusagen. Bei mir ist das selbst bei der schlechtesten Inszenierung so, auch Inszenierungen, die ich teilweise 3, 4, 5 Mal gesehen habe. Ich weiß nicht, wie oft ich die La Bohème-Inszenierung in Covent Garden gesehen habe in meinen Londoner Jahren oder jetzt auch die auch schon uralte La Bohème an der Staatsoper in Berlin. Und trotzdem, obwohl ich ganz genau weiß, was im nächsten Moment passiert, kann ich das nicht sehen, ohne emotional sehr stark berührt zu sein. Und in meinen Vorlesungen muss ich mich immer zusammenreißen, dass ich nicht vor meinen Studierenden irgendwie in Tränen zerschmilze, selbst bei Szenen, die ich wie ein Akademiker analysiert und auseinandergepflückt habe. Man kann sich eben, das ist diese emotionale Trennung, die man einfach bei Puccini nicht vollziehen kann. Das kann ich bei anderen Komponisten tun, bei Puccini kann ich das nicht. Und vielleicht ist ja gerade das auch dieses gewisse vulgäre Element, dass man sich eben davon kaum lösen kann. Erstaunlich ist, dass die Uraufführungskritiken schlecht ausfielen. Carlo Berio nannte in der Stampa die Musik der Bohème verführerisch, sie sei aber schwerlich ein Anlass zur Rührung. Und er kam zu dem Schluss: Die Bohème wird, so wie sie keinen starken Eindruck im Hörer hinterlässt, auch in der Geschichte unserer Oper keine sichtbare Spur hinterlassen. Und es wäre gut, wenn der Autor sie als einen einmaligen Irrtum betrachtete, wieder die rechte Straße zu finden suchte und sich davon überzeugen ließe, dass dieses Werk nichts als ein Abweichen von den Wegen der Kunst bedeutet. Ein Kritiker namens Berta in der Gazzetta del Popolo: Man fragt sich, was Puccini in die beklagenswerten Niederungen dieser Bohème treiben konnte. Die Frage ist bitter. Und wir rollen sie nicht ohne Schmerz auf, wir, die wir die Manon gerühmt haben und immer rühmen werden, worin sich ein Komponist offenbart, der die Herrschaft über das Orchester mit einer echt italienischen Erfindungsgabe zu vereinen wusste. Maestro, Sie sind jung und stark. Sie haben Talent, Kultur und Fantasie wie wenige. Diesmal hat es Sie gelüstet, das Publikum zum Beifall zu zwingen, wo und wann sie wollten. Das eine Mal mag hingehen, aber in Zukunft kehren sie zu den großen und ernsthaften Kämpfen der Kunst zurück. Puccini folgte diesen Ratschlägen nicht und La Bohème, wie auch bald darauf Tosca und Madama Butterfly, wurden Welterfolge bis heute. Für die moderne Opernregie stellen sie wegen Puccinis äußerst präziser Vorgaben immense Herausforderungen dar. Der italienische Opernregisseur Nicola Berloffa: À peu près tous les ouvrages du 19e, 20e siècle, ils ont un côté vintage, mais je dis ça pas pour déclasser les travaux. So ziemlich alle Werke des 19. und 20. Jahrhunderts haben doch auch etwas von Vintage. Man merkt ihnen an, dass sie aus einer anderen Zeit stammen. Ich sage das nicht, um sie schlecht zu machen, gar nicht. Ich glaube nur, dass man die Themen etwa eines Puccini nicht so ohne weiteres ins 21. Jahrhundert überführen kann. Das macht das Originalwerk kaputt. Umgekehrt kann man auch eine Bohème nicht machen, indem man nur auf die Entwürfe und Szenenbilder der Uraufführung schaut. Das macht eben die Arbeit des Regisseurs aus. Zusammen mit Bühnen- und Kostümbild eine Art neue Epoche zu finden, die ebenso der Entstehungszeit nahe ist wie der unsrigen. Man muss eine neue Bildersprache und damit auch eine neue Sicht auf das Stück finden. Das ist das Interessante. Wenn man die Stücke in ein anderes Jahrhundert versetzt oder in ein anderes Land, dann verlieren sie ihre Kraft. Unter Umständen werden sie manchmal auch lächerlich. Mit der Bohème fühlte sich Puccini im Vollbesitz seiner kompositorischen Möglichkeiten und komponierte Tosca nach einem fünfaktigen Drama des französischen Dichters Victorien Sardou, das Puccini mit Sarah Bernhardt in der Titelrolle in Paris gesehen hatte, und ging damit auch dramaturgisch neue Wege. Und das ist eben der größte Unterschied zwischen Bohème und Tosca, dass er abkommt von dieser episodischen Erzählweise zu einem aristotelischen Konzept in Reinkultur. Also es gibt ja kaum eine Oper, an der man sich Aristoteles so klar machen kann wie an Tosca. Drei Schauplätze in Rom, die auch noch genau benannt sind, in unmittelbarer geografischer Nähe zueinander und das Ganze quasi in Kontinuität innerhalb eines Tages und der anschließenden Nacht. Das lineare, dramatische Erzählen bringt Puccini auch zu einer dramatischeren Musik. Jeder Ton, jedes Motiv, erst recht jede Arie, jedes Duett oder das, was von den alten Formen noch übrig geblieben ist, muss sich aus dem Bühnengeschehen ergeben, muss szenisch begründet sein. Die größte Stärke Puccinis ist eigentlich die Konzision und Präzision. Also es ist nie zu viel, nie Leerlauf, sondern es ist immer auf den Punkt komponiert. Beispielsweise Tosca. Sie können, wenn Sie Tosca aufführen wollen, keine Kürzungen vornehmen. Das ist musikdramaturgisch von den ersten Klängen, den Akkorden B-Dur, As-Dur, E-Dur, dieses Scarpia-Motiv, mit dem Tosca ja beginnt und das ja an sich schon eine unglaubliche Ausdruckskraft hat. Das ist ein monumental orchestrierter Tyrannenbeginn, denn B-Dur, As-Dur, E-Dur, das führt sozusagen auch in die Irre. Und das heißt, diese ganze Macht, die der Baron Scarpia repräsentiert, hat keinen Boden. Ist eine Tyrannei, mit der wir es hier zu tun haben. Musik. Baron Scarpia ist ein Tyrann, als Polizeichef von Rom 1802 zu Zeiten des Kirchenstaats. Die Sängerin Floria Tosca wird von Scarpia begehrt, aber sie liebt Mario Cavaradossi, einen Maler. Ihn bringt Scarpia in seine Gewalt, foltert ihn, um den Aufenthaltsort eines Anhängers der Republik, der Französischen Republik, zu erfahren, Angelotti mit Namen. Cavaradossi bleibt standhaft, aber Tosca, die die Folterqualen des Geliebten mit anhören muss, verrät Angelotti und verspricht Scarpia eine gemeinsame Nacht, wenn er sie danach gemeinsam mit Cavaradossi fliehen lässt. Und Scarpia geht darauf ein, nur zum Schein, um die Öffentlichkeit zu täuschen, soll Cavaradossi erschossen werden. Tatsächlich sollen Scarpias Passierscheine die gemeinsame Flucht von Tosca und Cavaradossi gewährleisten. Soweit der Plan. Wie Puccini zur Marke wurde, Puccini in Amerika, von der Butterfly zur Turandot, Puccini und die Moderne, Puccini und der Faschismus, darum geht es gleich. Und um das Geheimnis seiner Musik und ihrer Wirkung und wie fein er sie erfunden und durchgearbeitet hat, ein Theaterkomponist durch und durch. In der Tosca zum Beispiel beim Finale des ersten Aktes. Tosca muss man sich klar machen, finaler erster Akt, nicht? Da hat man dieses riesige Tedeum, dann hat man den Scarpia, der während die alle Tedeum Gott anrufen, sagt Scarpia, Tosca, tu mi fai dimenticare Dio, du lässt mich Gott vergessen. Und das muss gleichzeitig diese Simultanszene mit der inneren Obsession Scarpias und dann dieser glorifizierenden Kirchenmusik, das muss so fein abgestimmt sein, dass der Zuschauer das kapiert. Ansonsten denkt man, ja, das einfach ein bombastisches Finale, fertig. Nein, das ist hohe dramaturgische Kunst und deswegen müssen diese Stücke ganz genau einstudiert und aufgeführt werden. Der Schönheit weiht ich mein Leben. Leontine Price sang die Arie der Sängerin Floria Tosca aus der Oper Tosca von Giacomo Puccini. Giuseppe Taddei war der Scarpia in dieser Aufnahme von 1962. Cavaradossi wurde gesungen von Giuseppe Di Stefano, dazu die Wiener Philharmoniker und der Staatsopernchor unter Herbert von Karajan. Erzählen wir auch diese Geschichte zu Ende. Tosca hatte Scarpia versprochen, sich ihm hinzugeben, wenn er sie und ihren Geliebten, den Maler Mario Cavaradossi, freilässt. Scarpia hatte ihr Passierscheine ausgestellt, Tosca hatte sie an sich genommen und dann Scarpia erstochen, mitten in seinem Palast. Sie kann fliehen, erreicht die Engelsburg, wo Cavaradossi festgehalten wird. Voller Hoffnung besingen sie eine gemeinsame Zukunft. Doch es zeigt sich, Scarpia hat Tosca betrogen. Die Erschießung Cavaradossis fand nicht, wie verabredet, nur zum Schein statt. Presto su, Mario, Mario, su presto, andiamo, su, su, Mario, Mario. Als Tosca erkennt, dass ihr Mario tot ist, springt sie von einer Mauer der Engelsburg in die Tiefe. Tosca wurde 1900 in Rom uraufgeführt. Die Premiere war skandalumwittert. In der Gazzetta Musicale hieß es: Der Schluss des Duetts Tosca Cavaradossi hat im Ganzen 10 Hervorrufe, darunter 6 enthusiastische für Puccini am Ende der Oper. Alles in allem 21 Hervorrufe, 5 Stücke wiederholt. Die gesamte Aufführung sehr nervös, teils aufgrund der Premierenaufregung, teils wegen einer Panik, die Drohbriefe an die Darsteller und Gerüchte von einem wahrscheinlichen Attentat bewirkt hatten. Das sind die Kunstgriffe, deren sich einige Missgünstige bedienten, die dem Autor seinen Ruhm neiden. Doch alles Intrigieren nützte nichts. Tosca wurde sehr schnell ein weltweiter Erfolg. Der Opernregisseur Nicola Berloffa mag die Oper besonders gerne, weil sie, wie er sagt, schon so wundersam in die Zukunft weist. Tosca. Parce que je trouve qu'il y a un lien incroyable, c'est un nouveau Puccini, encore après la Bohème. Tosca, weil es da eine unglaublich enge Verbindung zum Film gibt. Es ist ein neuer Puccini nach der Bohème. Er baut das Stück wie einen Film. Und dabei gab es das Kino noch gar nicht. Er rhythmisiert die Handlung mit der Musik wie durch schnelle Schnitte, kurze Sequenzen, Montagen, Überblendungen. Es ist, als hätte er schon kurz in die Zukunft gesehen und sich dort die neuen Techniken abgeschaut. 30 Jahre bevor das Kino das macht, macht Puccini das in Tosca. Das finde ich wirklich unglaublich. 30 Jahre avant dans Tosca. Et ça, je trouve incroyable. Wir erinnern uns, schon nach dem Erfolg der Manon Lescaut hatte Puccinis Verleger und väterlicher Freund, hatte Giulio Ricordi angefangen, über größere Marketingstrategien nachzudenken. Mit der Tosca ging es dann richtig los. Um 1900 war Mailand eine große Metropole, Sitz vieler Zeitungen und Zeitschriften, die allesamt Werbeträger brauchten, und Puccini war genau ihr Mann, wie die Historikerin Helen Müller erzählt. Als Kulturchefin von Bertelsmann betreut sie auch die Casa Ricordi. Die Musik ist das eine, aber natürlich war Puccini auch jemand, der sich sehr gut vermarkten ließ. Er war sehr selbstbewusst, er war sehr medienaffin, er posierte gerne, er sah gut aus, er hatte dieses auch spezifisch männliche Charisma, was dann auch, wie sich herausstellte, es war ja auch ein Prozess, waren ja alles neue Medien, sich sehr gut auch visuell vermarkten ließ. Es gibt Filmaufnahmen, wo er posiert, wie er privat auftritt, so als Grand Seigneur. Es war eben eine Figur mit Charisma und medialer Ausstrahlung. Und das hat Giulio Ricordi eben auch verstanden, herauszuarbeiten. Bis hin zu Home Stories im heutigen Sinn reichte das Marketingprogramm. Die Casa Ricordi hat ja den Markt für italienische Oper beherrscht, muss man sagen, auch den Diskurs. Also es gab mehrere Zeitschriften, die der Verlag herausgebracht hat, die in der ganzen Welt gelesen wurden. Und da war Puccini das wirklich Top-Thema, was immer wiederkehrte, wenn er irgendwo hinreiste. Wenn Premieren irgendwo waren, wurde das mit einem Artikel versehen, Fotostrecken, Home Stories. Also das ganze Programm, was man heute für einen sogenannten Influencer auch machen würde. Vermarktungsstrategien gab es in jedem Verlagshaus, doch Ricordi schlug sie alle und mit nie dagewesenen Mitteln. Es gab Porzellanteller mit Opernstoffen, aber auch mit seinem eigenen Konterfei. Es gab Poster, es gab Postkarten, selbst sogenannte Liebigmarken. Das ist so ein Gemüseextrakt wie Knorr, so ähnlich. Selbst da wurden so kleine Papierchen mit Motiven aus seinen Opern als Sammelbildchen sozusagen hineingesteckt. Das muss man natürlich auch so ein bisschen im historischen Kontext sehen, dass die Oper ja zum Ende des 19. Jahrhunderts auch das Bürgertum sehr breit erreichte, die Leute von zu Hause aus dann plötzlich über Schallplatte auch Oper hören konnten. Und so kam es dann zu diesen Schälchen und Porzellantassen, die wirklich entzückend anzusehen sind und die uns heute immer noch einen Eindruck vermitteln, was für ein Popstar er eben wirklich gewesen ist. Mit der Schallplatte hat Puccini seine eigenen Erfahrungen gemacht. Barbara Babitsch von der Universität Leipzig ist einer Geschichte nachgegangen, die sich zutrug, als Puccini an Madama Butterfly arbeitete. Dabei hatte er den Leiter der Mailänder Vertretung der Gramophone Company, Alfredo Michaelis, um einige Schallplatten mit japanischer Musik gebeten, als Anregung für japanisches Lokalkolorit. Michaelis schickt ihm einige Platten, aber natürlich möchte er etwas zurück, und zwar ein bisschen Werbung in Form von einer Aussage Puccinis, die in verschiedenen internationalen Zeitschriften publiziert wird, die lautet: Diesem wunderbaren Gerät verdanke ich einige glückliche Momente, weil es entzückende künstlerische Empfindungen hervorruft und sie so präzise wiedergibt. Also squisite Sensazioni artistiche. Das klingt zumindest heutzutage ein bisschen lauwarm. Und tatsächlich ist es so, weil hinter den Kulissen schreibt Puccini eigentlich, dass er die Geräusche des Grammophons nicht wirklich leiden kann. I rumori del grammofono mi infastidiscono. Es bleibt nicht bei dieser einen Werbekampagne. In der nächsten soll Puccini ein Lied für die Gramophone Company schreiben, eine Romanze. In diesem Jahr schreibt Puccini immer wieder an Illica: Illica, bitte schick mir ein paar Zeilen. Wir müssen diese Sache mit dem Grammophon jetzt zu Ende bringen. Diese Romanza muss entstehen. Also der ist nicht so ganz begeistert von dieser Aufgabe und macht ganz lustige Wortspiele mit Grammophon. Grafofono, Kilo, Grammofono, Grammofonata, Lettera Grammofonesca. Also er verspottet ein bisschen so die neueste Technologie. Auch diese Zusammenarbeit mit dem Librettisten Luigi Illica gestaltete sich als schwierig. Monate später fragt oder bittet Puccini Illica ein paar Zeilen. Mandami dunque un pensiero passionale, poetico, magari lunare per tenore. Also schick mir bitte ein paar Zeilen vor Tenor im Mondscheinlicht. Der Grund für diese Stimmung ist dadurch begründet, dass Franchetti und Leoncavallo auch beauftragt worden sind, vor Grammophon eine Romanze zu schreiben, aber sie haben viel mehr mit dem Sonnenaufgang gespielt und deswegen wollte Puccini etwas in eine andere Stimmung haben. Schließlich, nach vielen Monaten hin und her, entsteht eine Romanza, und zwar Canto d'Anime, die ursprünglich vor Caruso gedacht war und dann einige Jahre später von dem Sopran Ida Giacomelli aufgenommen wurde. Diese Aufnahme hat sich bis heute nicht erhalten. Wir hören Kirite Kanawa mit Puccinis Canto d'Anime. Mag auch seine Musik, wie Nicola Berloffa es beschrieb, filmisch wirken, so hat Puccini erstaunlicherweise doch nie für das Kino komponiert, hat auch die Nähe von Filmleuten nie gesucht. Madama Butterfly wurde Puccinis geliebtes Schmerzenskind. Mit dem exotischen Stoff bediente er Vorlieben seiner Zeit. Die Oper spielt auch um 1900 und erzählt die Geschichte einer japanischen Geisha, Cho-Cho-San, die mit dem vorübergehend in Japan stationierten amerikanischen Marineleutnant Pinkerton eine Ehe eingeht, die diese aber nur als Ehe auf Zeit versteht. Doch Cho-Cho-San, genannt Butterfly, sie liebt Pinkerton. Als er sie verlässt und in die USA zurückkehrt, glaubt sie an ihn. Sie hat einen Sohn von ihm bekommen und wartet auf seine Rückkehr. Jahre später kehrt Pinkerton tatsächlich nach Japan zurück. An der Seite seiner neuen Ehefrau ist er gekommen, um seinen Sohn abzuholen. Cho-Cho-San gegenüberzutreten, dazu ist er zu feige. Sie erkennt ihre Lage und begeht Selbstmord. Es ist difficile pour le public moderne de se caler dall'atmosfera du livret di Giacosa e della pièce di Belasco. Für ein modernes Publikum ist es schwer, sich in die Atmosphäre des Stücks hineinzufinden. Die Geschichte einer Japanerin von 15 Jahren, die verzweifelt versucht, traditionelle Werte aufrechtzuerhalten. Das ist eine sehr exotische Oper, aber es ist auch eine sehr harte Oper mit einer Musik von Puccini voller Gewalt, hart für das Publikum. Wenn alles wirklich gut zusammenkommt, die Musik und die Bühne, die Solisten, der Dirigent und das Orchester, kurzum, wenn Madame Butterfly richtig gut erzählt wird, dann ist es zerreißend. Wirklich heftig. Perché Madame Butterfly sì, il est bien raconté, peut-être encore déchirant, vraiment pour le public. C'est très violent. Der Puccini-Biograf Arnold Jakobshagen. Diese Oper ist eigentlich ein ganz aktuelles, ganz klares, politisches, brisantes Werk. Es geht um sexuelle Ausbeutung, es geht um koloniale Ausbeutung. Das ist wirklich ein Aufschrei, im Grunde vom ersten bis zum letzten Takt. Tief traurig, tief traurig. Es ist eigentlich ein durch und durch niederschmetterndes Werk. Maria Callas singt hier Madama Butterfly mit dem Orchester der Mailänder Scala, dirigiert von Herbert von Karajan. Die Entstehungszeit der Butterfly war schmerzensreich, auch wegen eines Autounfalls, den Puccini 1903 nur mit Glück überlebte. 8 Monate dauerte es, bis sein gebrochenes Schienbein geheilt war. Vor der Premiere war Puccini gewohnt siegesgewiss, hatte seine ganze Familie in die Mailänder Scala eingeladen, aber dann... Uraufführung der Madame Butterfly. Text von Illica und Giacosa, Musik von Puccini. Grunzen, Brüllen, Blöken, Gelächter, Elefantengeschrei, Hohngejohle und Da Capo-Rufe, die nur bezwecken sollten, die Zuschauer noch mehr aufzuheizen. Das war alles in allem die Aufnahme, die die Besucher der Scala dem neuen Werk Puccinis bereiteten. Nach diesem Höllenspektakel, während dem man nahezu nichts hören konnte, verließ das Publikum seelenvergnügt das Theater. Und niemals sah man so viele frohe Mienen, so freudig zufriedene Gesichter, als hätte die Menge einen Sieg errungen. So beschrieb es die Zeitschrift Musica e Musicisti. Doch Puccini blieb zuversichtlich, arbeitete die Oper um und fortan wurde Madama Butterfly bejubelt, wurde Puccinis feinsinnige Kompositionsarbeit verstanden und gerühmt. Kaum ist Madama Butterfly fertig, sucht Puccini schon wieder einen neuen Stoff. An Giulio Ricordi schreibt er aus Torre del Lago Anfang 1905: Mein lieber Herr Giulio, ich hätte gern etwas von einer neuen Arbeit gehört. Aber ach, ich sehe nur tiefes Dunkel vor mir. Werde ich etwas finden? Ich muss einfach. Nie habe ich wie jetzt gefühlt, wie rasch die Zeit verfliegt. Und niemals habe ich so heftig das Verlangen verspürt, weiterzukommen. Aber vorwärts, nicht zurück. Mit einem modern angelegten Werk, das aber voll Gefühl sein muss. Mit seinen Opernerfolgen und Werbeeinnahmen war Puccini ein äußerst wohlhabender Mann geworden. Nun konnte er auf Reisen gehen. Manche taten ihm gut und er genoss sie, zumal er als junger Mann kaum über Lucca hinausgekommen war. Manche hatte er als schwer empfunden, er hatte keine großen Fremdsprachenkenntnisse und er hielt auch auf Reisen ständig nach neuen Textbüchern Ausschau und fühlte sich schlecht, wenn er es einmal nicht tat. Im April 1905 schreibt er an seine Nichte Tomaide: Anfang Juni fahre ich nach Buenos Aires. Im August komme ich wieder. Ich bin eingeladen. Die Reisekosten für mich und Elvira werden bezahlt. Und 50.000 Francs. Im November aus Paris an Giulio Ricordi: Mir geht es nicht sehr gut. Ich bin immer in sehr gedrückter Stimmung, ohne eigentlich einen Grund dafür zu haben. Auch der Gedanke, nach Amerika zu fahren, geht mir auf die Nerven. Wenn ich doch nicht zugesagt hätte. Ich hätte einen Aufenthalt in Torre del Lago so nötig, mein freies Leben zu führen und frische Luft zu schöpfen. Und kurz darauf an Giulios Sohn Tito Ricordi: Was ist zu tun? Die ganze Welt erwartet von mir eine Oper. Es besteht also wirklich ein Bedürfnis. Genug jetzt mit Bohème, Butterfly und Co. Auch mir hängen sie schon zum Hals heraus. Aber ich mache mir so viel Sorgen. Ich bin recht betrübt und quäle mich, nicht nur meiner Person wegen, auch für euch, im Interesse von Herrn Giulio und des Verlages Ricordi, dem ich eine sichere Oper liefern soll und will. Ich habe mich auch hier nach Texten umgesehen, aber nichts gefunden, das in Frage kommt. Oder vielmehr nichts Vollkommenes. Die Unruhe, das Quälerische der Suche nach neuen Stoffen, hoffte Puccini durch ein ausgelassenes Privatleben auszugleichen. Wie wichtig ihm das Leben bei sich zu Hause war, geht aus einem Brief an Giulio Ricordi hervor. Hier kann ich nicht arbeiten. Der Brief ist aus Paris. Meine Nerven sind so erregt und es fehlt mir die Ruhe, die ich brauche. Eine Einladung zum Essen macht mich eine Woche lang krank. Ich bin nun mal so. Es ist nutzlos, darauf zu bestehen. Ich bin für das Leben in den Salons und auf Empfängen nicht geboren. Warum soll ich mich dem aussetzen, wie ein Kretin, wie ein Idiot herumzustehen? Sein Privatleben war natürlich auch ausgefüllt, abgesehen von Liebesaffären und natürlich seiner Familie und seinem Haus, das er pflegte, sein Garten, sein Grundstück, seine Volieren und dann die Jagd und die Boote, aber auch die Geselligkeiten, die er in Torre del Lago mit seinem ja doch großen Freundeskreis pflegte, in diesem Club La Bohème, wo ja auch einige wirklich kuriose Regeln aufgestellt wurden, wie man sich zu verhalten habe, damit niemandem langweilig wird auf die Dauer. Er war durchaus gerade für ja, intensive zwischenmenschliche Beziehungen durchaus dazu in der Lage und das war ihm auch sehr, sehr wichtig. Manche Liebesaffären wurden ihrerseits zur Qual. Insbesondere im Fall von Doria Manfredi, einem Hausmädchen, das aus dem Nachbardorf in die luxuriöse Puccini-Villa gekommen war. Die dauermisstrauische Elvira Puccini verdächtigte sie, und sehr wahrscheinlich zu Unrecht, die Geliebte ihres Mannes zu sein. Aus den Verdächtigungen wurden öffentliche Anschuldigungen, immer heftiger, auch immer bösartiger vorgetragen. Puccini wie sein Hausmädchen stritten alle Vorwürfe ab, doch Elvira Puccini ließ nicht locker, bis Doria Manfredi sich mit einer Überdosis Schlaftabletten das Leben nahm. Ein Verleumdungsprozess von der Familie Manfredi gegen Elvira angestrengt, endete mit einem außergerichtlichen Vergleich. Der Tod der Doria Manfredi, auch die monatelangen Schlagzeilen, müssen Puccini schwer getroffen haben. Seine Ehe mit Elvira schien unrettbar verloren, doch Puccini hielt an ihr fest und vertiefte sich nur umso mehr in die Arbeit. Barbara Babic? Puccini selbst bezeichnete sich als ein mächtiger Jäger von Wildvögeln, Opernlibretti und schönen Frauen. Aber letztendlich, wenn man doch ein bisschen mehr in die Tiefe geht, sieht man viel mehr Gesichter eines Mannes, der versucht hat, auch das italienische Musiktheater neu zu konzipieren. Nach der Butterfly dauert die Suche nach einem neuen Operntextbuch lang und länger. Puccini langweilt sich. Was soll er tun ohne ein Libretto? Ein großer Leser war er nicht. Zu einer von Ricordi erwünschten Zusammenarbeit mit Italiens berühmtestem Dichter, Gabriele D'Annunzio, sollte es nie kommen. Puccinis einzige echte literarische Neigung galt, schon seit Jugendzeiten, Goldgräber- und Indianergeschichten. Und so lag es nahe, dass er auf der Suche nach einem Stoff nicht bei Gorki oder Oscar Wilde, wohl aber wiederum bei David Belasco fündig wurde, nach dessen Theaterstück er schon die Butterfly komponiert hatte. Eine amerikanische Oper sollte es werden, das Mädchen aus dem goldenen Westen, La Fanciulla del West. Doch mit welcher Musik? Bei allem Erfolg ist Puccini nur zu klar, dass seine Komponistenkollegen um ihn herum, Claude Debussy, Gustav Mahler, Igor Strawinsky, Richard Strauss, einen Aufbruch in eine musikalische Moderne unternehmen, von der noch niemand weiß, was genau sie ausmachen wird, die er aber nicht einfach ignorieren kann. Wie soll er dem begegnen? Denn auch er, dem das Publikum zujubelt, dem man schon vorwirft, er würde sich dem Massengeschmack anbiedern, auch er sucht ja einen Weg in eine Moderne, aber wie könnte die aussehen? Du Er hat sich dann natürlich auch intensiv mit Richard Strauss beschäftigt, insbesondere Salome hat ihn ja sehr geprägt. Er hat ja auch dann versucht, gerade in dieser Zeit, als Salome herauskam, 1905, nicht, da war gerade Butterfly die große Enttäuschung, der größte Misserfolg zunächst und erst in der Überarbeitung dann ein erfolgreiches Werk und dann eine große Schaffenskrise zwischen Butterfly und Van Schula zwischen 1904 und 1910. Und in dieser Zeit entstehen Salome und Elektra, mit denen Puccini sich auseinandersetzt. Gestern Abend geriet ich durch Zufall in die Premiere der Salome, dirigiert von Strauss und gesungen von der Bellincioni, die wunderbar tanzt. Es war ein Erfolg. Punkt. Aber wer mag wirklich davon überzeugt sein? Die orchestrale Wiedergabe war eine Art schlecht angemachter russischer Salat. Aber der Autor war anwesend und daher sagen alle, es war vollendet. Man kann natürlich darüber diskutieren, wie modern oder altmodisch war Puccini. Er hat immer gesagt, wenn ich ein Musiktheaterwerk mache, es ist nicht in jeder Situation erforderlich, exquisite Harmonien zu verwenden, sondern die meiste Zeit läuft das Drama ja einfach ab. Man möchte dem Drama folgen, man muss es verstehen. Und wenn etwas ganz Besonderes passiert, dann wird es natürlich auch besonders musikalisch inszeniert, sei es durch subtile klangfarbliche Mittel, sei es durch besondere harmonische Mittel. Und das hat immer seinen Grund. Welche Musikgeschichte man auch zur Hand nimmt, Puccini als Komponist des 20. Jahrhunderts kommt darin nicht vor. Dabei war Puccini, geboren 1858, nicht altmodischer als Gustav Mahler etwa, Jahrgang 1860, oder als Leoš Janáček, geboren 1854. Auch er ein Außenseiter der Moderne, auch er kein wirklich moderner Komponist im emphatischen Sinne. Was die Moderne angeht, saß Puccini einfach zwischen allen Stühlen. Viele Einflüsse der Moderne aufgenommen hat er auf jeden Fall. Am meisten beeinflusst ist er, würde sagen, von Debussy. Und dann auch später von Stravinsky. Interessant ist auch, dass selbst Arnold Schönberg Puccini sehr geschätzt hat und es ihm hoch anerkannt hat, dass Puccini schon als ja, kranker alter Mann zur italienischen Erstaufführung nach Florenz gereist ist, um den Piero Lunaire dort zu erleben und mit Schönberg sich auszutauschen. Aber das ist natürlich ja ein Sonderfall. Wenn auch Puccini Schönbergs Ideen zur Zwölftonmusik nicht folgen mochte. Nichts ist ermüdender in der Vorstellung Puccinis als eine atonale Musik, die vom ersten bis zum letzten Takt immer atonale Klänge aneinander reiht. Dann ist der einzelne Klang an sich nicht mehr aussagekräftig. Solche Fragen prägten Puccinis lange Arbeit an La Fanciulla del West, das Mädchen aus dem Goldenen Westen. Das ist die Geschichte der Saloon-Wirtin Minnie, die in einem Goldgräber-Camp im Amerika der 1850er Jahre den Banditen Dick Johnson liebt. Die Musik dazu weist eine noch anspruchsvollere Orchestertechnik und eine avanciertere harmonische Sprache auf, ebenso dissonant wie klangfarbenmelodisch, und wäre doch gleichzeitig auch in einem guten Hollywood-Film der 50er Jahre nicht weiter aufgefallen. Minnie kämpft um den Banditen Dick und schafft es, ihn zu einem geläuterten Menschen zu machen. Dem Sheriff, der ihn jagt, bietet sie eine Partie Poker um ihren Geliebten an und gewinnt sie durch falsche Karten. Der italienische Opernregisseur Nicola Berloffa. Er war so modern. Mit dem Mädchen aus dem Goldenen Westen etwa hat er das Genre des Western zur Oper gemacht. Natürlich, er hat das Stück von David Belasco im Theater gesehen, hat dann aber in seiner Oper etwas völlig anderes gemacht. Die schnellen Wechsel der Szenen, auch der musikalischen Tempi, sind wiederum wie Schnitte im Film. Wenn man das inszeniert, merkt man, wie genau das alles gearbeitet ist. Man hat eigentlich nichts anderes zu tun, als den Rhythmen zu folgen, die Puccini selbst gesetzt hat. Ich glaube, nur er hat das so gut gekonnt. Diese Verbindung zu schaffen zwischen der Musik, der Szene und den Sängern und zu alledem die Malerei der Klänge. Und am Ende kam so etwas wie Kino dabei heraus. Zuletzt kann Minnie auch die Goldgräber für den gewesenen Banditen Dick Johnson einnehmen und zieht mit ihm fort, einer gemeinsamen Zukunft entgegen. Minnie in Fanciulla wird zu einer Art Jesusfigur, ja der Erlöserin überhaupt, dass Erlösung möglich ist. Das ist ein ganz fundamentales Element des christlichen Glaubens. Und wir haben ähnliche Elemente, was Volksglauben bedeutet, auch in anderen Opern von Puccini. Das spielt in Le Villi, in Edgar und so weiter, spielt das immer wieder eine Rolle. Das Mädchen aus dem Goldenen Westen wurde 1910 an der Met in New York uraufgeführt. In den Hauptrollen Emmy Destin und Enrico Caruso. Arturo Toscanini dirigierte. Voller Euphorie war Puccini schon zu den Proben angereist. Den Luxus der Überfahrt auf der George Washington, einem Ozeandampfer des norddeutschen Lloyd, genoss er wie ein staunendes Kind. Leicht kommt einem ein Gustav Mahler in den Sinn, der als Dirigent in jenen Jahren ebenfalls immer wieder zwischen Europa und New York unterwegs war, dabei ähnlich luxuriös reiste, aber darüber kaum je ein Wort verlor. Puccini war anders. Der Glanz des reichen Lebens muss ihm viel bedeutet haben. Liebster Herr Giulio, nun sind wir endlich auf hoher See. Wir bewohnen die sogenannte Imperial Suite. Ein fürstliches Bad, Schlafzimmer mit zwei vergoldeten Betten und den verschiedensten opalartigen Lampen. Ein Salon mit bequemem Divan, Spiegel wie für einen Mikado. Ein Speisezimmer mit Möbeln im feinsten englischen Geschmack, genial eingerichtete Schränke, die sogar innen erleuchtet sind. Das alles komfortabel, groß und geräumig wie in einem der modernsten Hotels. Preis 8000 Lire allein für die Überfahrt. Riesige Fenster mit Seidenvorhängen wie beim Kaiser. Kurz und gut, eine wahre Pracht. Gepriesen sei die Metropolitan. Für heute Schluss. Sie werden Ihre Kur machen. Wir hoffen, Sie bei unserer Heimkehr bei voller und guter Gesundheit vorzufinden und dass das Mädchen, das seine tun wird, Sie mit seinem Erfolg aufzuheitern. Tatsächlich wurde die Uraufführung des Mädchens ein Triumph, eines der größten Ereignisse der New Yorker Met überhaupt. Doch der Erfolg Puccinis hielt nicht an. Auch die nachfolgende Oper La Rondine, die Schwalbe, wurde nicht mehr der große Bühnenerfolg, den Puccini inzwischen gewöhnt war. Auch das Trittico nicht, jene drei Einakter, der Mantel, Suor Angelica und Gianni Schicchi, die 1918 ebenfalls in New York uraufgeführt wurden. Bis heute werden diese Werke auch in Italien nur selten gespielt und sind doch bemerkenswert. Mit Gianni Schicchi etwa, nach einer Episode aus Dantes göttlicher Komödie, schrieb Puccini seine erste komische Oper und vertonte zum ersten Mal einen wirklich genuin italienischen Stoff. Der Bauer Gianni Schicchi wird von der Familie eines verstorbenen reichen Mannes herbeigerufen. Er soll, während die Leiche versteckt wird, in die Rolle des Toten schlüpfen und dessen Testament einem Notar neu diktieren, zugunsten der Familie und nicht, wie vom Verstorbenen vorgesehen, der Kirche. Und Gianni Schicchi kommt, macht auch mit, vermacht aber das gesamte Erbe sich selber. Und die adelsstolze Familie hat das Nachsehen. Gianni Schicchi in der Titelrolle, hier der große italienische Bariton Tito Gobbi, begleitet vom London Symphony Orchestra unter Lorin Mazel. Mit Gianni Schicchi erfindet Puccini einmal mehr die Musik aus dem Text heraus, charakterisiert dabei die Figuren pointiert und bissig, ein ausgesprochen geistreiches, auch witziges Werk, das doch in schweren Zeiten entstand. Während des Ersten Weltkriegs lebte Puccini überwiegend in Torre del Lago. Die Landarbeiteraufstände in der Toskana bekam er hautnah mit, auch bald jenes Biennio Rosso, die zwei roten Jahre, 1919 und 1920, in denen die politische Linke Italiens einen gesellschaftlichen Umsturz anstrebte, nach dem Vorbild der russischen Revolution. Puccini hat sehr bewusst erlebt, was in dem Biennio Rosso passiert war. Diese Aufstände der Mezzard, der Halbpächter, gerade auch in der Toskana, da war er direkt von betroffen, denn er besaß überall in der Landschaft inzwischen Villen und Ländereien und hatte Jagdrechte und so weiter. Und diese Aufstandsbewegung in Italien, die hatte ganz viel mit diesem sozialen Umbruch zu tun. Axel Körner vom Historischen Institut der Uni Leipzig. Daher kommt diese frühe Sympathie gar nicht unbedingt direkt für den Faschismus, sondern eher dafür, dass es da eine Gegenbewegung gegen die Revolution gab. Und das finden wir bei ganz, ganz vielen Intellektuellen im Bürgertum, Leuten, die eigentlich den Faschismus damals so aufgefasst haben, dass der erstmal für Ordnung sorgt, damit wir hier nicht eine Räterepublik oder sowjetische Verhältnisse haben. Das war die große Angst. Aus den roten Jahren wurden die schwarzen Jahre. 1922 kommt Benito Mussolini an die Macht Und Puccini war eher unpolitisch, so liest man es in den Fachbüchern allenthalben. Das Bild, dass Puccini ein unpolitischer Komponist ist, das ist aus meiner Sicht sicher richtig. Aber das wird eigentlich in der Puccini-Literatur dazu herangezogen, um das Thema Faschismus überhaupt nicht ansprechen zu müssen. Und das finde ich unbefriedigend, denn Puccini hat ja aus eigenem Antrieb den Besuch bei Mussolini gesucht. Es gibt mehrere Briefstellen, wo er sich sehr positiv über Mussolini äußert. Das heißt, er hat hier große Hoffnungen damit verbunden. Und wenn man bedenkt, wie berühmt Puccini war, kann man sagen, es ist eigentlich ein Glücksfall, dass er 1924 gestorben ist. Denn sonst hätte es auf jeden Fall hunderte von Fotos gegeben, wo Puccini bei offiziellen Anlässen mit Mussolini abgelichtet worden wäre. Und wir wissen nicht, wie sehr das seinem Nachruhm geschadet hätte. Gleichwohl, zu den Kunstvorstellungen des neuen Italiens unter Mussolini passte Puccini nicht, galt er doch als Erotomane. Eines der negativen Attribute war ja, was heißt negativ, der weibliche Komponist, nicht? Und das hat man dann kurz geschlossen mit der Dekadenz dieses müßiggängerischen, opulenten, ja privaten, luxuriösen Lebens. Das hat auch wiederum eine lange Vorgeschichte. Der italienische Komponist und Musikschriftsteller Fausto Torrefranca gehörte ja zu den ersten, die ein Buch über Puccini geschrieben haben, wo also ja Puccini als Inbegriff des verweichlichten Kosmopolitismus dargestellt wird und gleichzeitig fordert eben Torrefranca eine neue männliche italienische nationale Kunst. Dieser Forderung wiederum kam Puccini nicht nach. 1920 beginnt er mit der Arbeit an Turandot, der Geschichte jener chinesischen Prinzessin, die denen, die sie heiraten möchten, drei Rätsel aufgibt. Wer sie nicht lösen kann, muss sterben. Wieder geht Puccini musikalisch neue Wege, probiert aus, was ihm an Stravinskys Sacre du Printemps so gefallen hat. Puccini hat einiges daraus gelernt, insbesondere die Bitonalität, die er dann in Turandot auch einsetzt, die ja sowohl bei Sacre wie auch bei Puccini im Grunde pianistisch konzipiert ist, dass man einfach mit der linken Hand und der rechten Hand zwei unterschiedliche Akkorde gegeneinander setzt. Nicht? Das kommt bei Sacre sehr, sehr häufig vor und das kommt bei Turandot gleich am Beginn ja in wirklich genuiner Weise vor. Dort beginnt ja mit diesen großen Klangschlägen und dann diese beiden bitonalen Akkorde gegeneinander gesetzt und der Mandarin sagt Popolo di Pechino, la legge è questa. Und dazu diese Akkorde. Und was damit natürlich gesagt wird, ist eine unglaublich starke politische Botschaft. Ihr hört jetzt, das ist das Gesetz, aber man hört eben eindeutig, dieses Gesetz ist vollkommen schief. Das Gesetz beruht nicht auf Harmonie, sondern das Gesetz beruht auf Unrecht. Und das sind solche Momente, wo Puccinis wirklich dramaturgisches Gespür unglaublich stark ist. Ich glaube, gerade diese Technik hier, die hat er direkt von Stravinsky gelernt und in Turandot in wirklich schlagender Weise dann umgesetzt. Turandot haben wir diese lange Nacht begonnen. haben die Umstände der Arbeit daran, haben Puccinis qualvollen Krebstod, sein Sterben mit der geliebten Turandot beschrieben. Uraufgeführt wurde das Werk erst anderthalb Jahre nach Puccinis Tod, 1926, dann mit dem von Franco Alfani nach Skizzen Puccinis fertiggestellten Schluss. Puccini ist neben William Shakespeare, Verdi, vielleicht auch Henrik Ibsen, der meistgespielte Tragödienautor des Welttheaters schlechthin. Und zwar nicht erst seit einiger Zeit, sondern eigentlich von Anfang an bis heute. Es gab nie eine Phase, wo das jemals in Frage gestanden hat. Es gab nie eine Phase, in der Puccini nicht auf allen Spielplänen stand. Das heißt, diese Werke haben sich seit über 100 Jahren vollkommen konstant bei jedem Publikum der Welt in dieser Weise behauptet. Musik, die zu Herzen gehen soll und genau das auch schafft, bei denen, die zuhören und bei denen, die spielen und bei denen, die singen. Die Gründe müssen in der Qualität dieser Werke liegen und nicht etwa im schlechten Geschmack des Publikums, wie man ja früher gerne hatte. Naja, das ist was für Leute, die halt nicht so viel Ahnung von Musik haben, die finden das dann schön. Aber die wahren Kenner, die hören dann halt Schönberg. Nein, es hat sich eben wirklich erwiesen, dass diese Werke, ja, ich möchte nicht sagen perfekt sind, aber man kann diese Werke eigentlich nicht verbessern. Puccinis Themen, das sind Liebe und Tod. Die Zentralthemen aller Tragödien. Was ihn wirklich auszeichnet, ist, dass er Liebe und Tod in unglaublich ergreifender Weise behandeln konnte, mit hervorragenden instrumentatorischen Mitteln, mit großartigen melodischen Einfällen. Darüber hinaus eben diese Qualität hatte, Dinge auf den Punkt zu bringen. Mit äußerster Präzision, und ich glaube, darin liegt auch ein Aspekt der Moderne bei Puccini, dass er wirklich bis auf das letzte Komma die Sachen technologisch durchgearbeitet hat, damit sie optimal funktionieren. Bis zum Ende seines Lebens hin lebte Puccini in Torre del Lago, bis zuletzt zusammen mit Elvira. Wenn auch Puccini immer eigene Wege ging, mochte er doch nie von ihr lassen. Elvira und ich, wir beiden Ahnen, kommen uns hier vor wie zwei alte Familienbilder, die von Zeit zu Zeit die Stirn runzeln wegen der Spinnweben, die sie kitzeln. Man schläft, man isst, man liest den Corriere, und der alte Meister verbringt mit ein paar Takten Musik am Abend seine Zeit. Zu den großen politischen Fragen seiner Zeit hat Giacomo Puccini nie ausführlich Stellung genommen. Zu musiktheoretischen Programmschriften fühlte er sich nicht berufen, ebenso wenig zu philosophischen Betrachtungen. Seine Opern aber füllen seit weit über einem Jahrhundert die Theatersäle. Heinrich Mann beschrieb seine Liebe zur Musik Puccinis als eine wohllautende Leidenschaft, die letzte eines Zeitalters, dem unter der Hand des Meister abhanden kommen sollte, seine Lebenstatsachen, seine Reaktionen auf geistige Vorkommnisse. Die Ahnung, dass bald für tiefe Schwärmereien keine Gelegenheit mehr sein werde, ließ mich vielleicht diese ergreifen. Igor Strawinsky schrieb über ihn: Puccinis Genie der Sentimentalität ist in La Bohème so vollkommen der dramatischen Substanz angepasst und so prächtig entfaltet, dass sogar ich, wenn es mir gelingt, eine Karte zu bekommen, das Theater mit dem Lied meiner verlorenen Unschuld auf den Lippen verlasse. Verlassen doch auch wir diese lange Nacht im Sinne Strawinskys mit dem Lied der verlorenen Unschuld auf den Lippen. Mit Mimi und Rodolfo, mit Mirella Freni und Luciano Pavarotti und Herbert von Karajan und den Berliner Philharmonikern. Und mit Puccini natürlich, der sich als Musiker der kleinen Dinge empfand und der doch auch für die großen Fragen von Liebe und Tod vielleicht keine Antworten, auf jeden Fall aber Musik gefunden hat. Sie hörten Sehnsucht und Wehmut, Lieben und Sterben. Die lange Nacht des Giacomo Puccini. Eine Sendung von Jürgen König. Es sprachen Frank Arnold, Robert Frank, Gilles Chevalier, Heino Rindler und der Autor, der auch Regie führte. Technik Lukas Wilke. Redaktion Hans-Dieter Heimendahl. Die genauen Musikangaben finden Sie im Netz. Lange Nacht, Deutschlandfunk Kultur. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über Niedergänge. Niedergänge von einzelnen Menschen, deren Lebensweg abbricht, deren Lebenspläne scheitern, die bankrott gehen. Aber auch Niedergänge von großen Reichen, wie zum Beispiel dem Römischen Reich. Seien Sie gespannt. Sie können alle lange Nächte der letzten Monate auch digital nachhören. In der Deutschlandfunk-App und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche.